zu einer neuen Tech-Podcast-Folge. Und wie fast in jeder Folge habe ich auch diesmal wieder einen Gast bei mir, nämlich den Anatoli. Hi Anatoli. Hi, wie geht's? Ja, ganz gut. Dir hoffentlich auch, oder? Jo. Wir haben diese Woche hochinteressante, spannende Themen vorbereitet, weil es war ja quasi die Beta-Woche. Es gab ja jede Menge Beta-Releases und jede Menge neuer Sachen, die irgendwie aufgetaucht sind. Und ich glaube, eines der interessantesten Releases dieser Woche war ja, dass Windows 8 in der Beta-Version erschienen ist. Consumer Preview heißt das Ganze dann. Im Microsoft-Deutsch oder im Microsoft-Englisch in dem Fall. Und wir haben das Ganze mal ausprobiert. Also du hast es ausprobiert bei dir sogar auf dem Tablet. Du hast ja ein WeTab. Und ich habe es ausprobiert bei mir in der virtuellen Maschine auf dem Desktop. Und ich glaube, wir sollten zunächst einmal anfangen mit unseren allerersten Impressionen. Was hast du dir gedacht, als du das erste Mal so gesehen hast? Ich glaube, die Oberfläche neu war sie ja für dich auch nicht. Du hast ja auch schon die Developer-Preview auch schon gesehen. Ja, ne? Genau. Also die Kacheln waren mir ja dann schon bekannt. Und ja, ich habe es in der VM installiert und mir erstmal so ein bisschen angeguckt. Es war leicht anders als zu der Alpha-Version, aber ja, das Interessante ist halt, man muss erstmal rausfinden, wie man das Ganze bedient. Weil genau. Es gibt keine Buttons in den Ecken, ist komplett anders. Ja, das war hochinteressant. Nee, was man ja auch dann gesehen hat, wenn man es installiert hat, war ja, man landet direkt auf dem Kachel-Desktop und hat dann die Möglichkeit, anders als bei der Developer-Preview, auch noch tatsächlich, da gibt's mehr Kacheln auch. Und man kann dann tatsächlich also die Programme starten auch. Es gibt so ein einen netten Overview. Ja, das Programm XYZ wird kurz gestartet. Also es wird so ein großes Symbol angezeigt von dem Programm. Mhm. Und dann startet das Programm auch. Aber wenn man das Programm halt gestartet hat, läuft es halt im Vollbildmodus. Es gibt keine Titelleiste. Also doch, eine Titelleiste gibt es manchmal, wenn ich mich nicht täusche. Oder stand da immer so App Preview oder sowas zumindest. Ja, das war ja, das Icon ist ja eigentlich die, mhm. Das war der Titel, der hat selbst gesprochen. Ja. App Preview, weil das Programm halt noch so eine Preview-Version ist. Genau. Nicht das finale Produkt. Ja, ich habe gerade gegrübelt, ob da auch noch der Titel dran stand. Nee, das stand eigentlich nie dabei. Aha. Also da steht da, also es gibt keine Titelleiste und es gibt halt kein Maximieren, Minimieren oder Schließen-Knopf, sondern muss das Ganze dann halt komplett im Vollbild bedienen. Und das ist natürlich für den Desktop-User so ein bisschen, sagen wir mal, der musste da tatsächlich ausprobieren, wie das Ganze zu funktionieren hat. Und also minimieren, beziehungsweise die Fensterchen ein bisschen was kleiner machen, das habe ich jetzt nicht hinbekommen. Hast du das irgendwie hinbekommen? Ich habe es auf dem Tablet hinbekommen. Ich habe es in der VM nicht mehr ausprobiert, ob das geht. Aber im Testvideo oder im Vorschauvideo von Microsoft ging es auf jeden Fall. Mhm. Also als PC und beziehungsweise Maus- und Tastaturbedienung gab es ja extra so ein Video. Das war, ja, glaube ich, auf golem.de verlinkt und da ging es auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich glaube, das Video verlinken wir dann auch später in den Tests. Dann können die Leute sich das auch nochmal anschauen in dem kleinen Text, den wir schreiben, im Artikel. Und ja, das, was mir aufgefallen ist, ist, dass man tatsächlich, also dass es erstmal einem richtig schwer fällt und ich musste tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr rumgrübeln und ein bisschen noch mehr ausprobieren, als ich das beim Umstieg auf GNOME 3 oder Unity so musste, weil tatsächlich halt das so ein bisschen mir schwer gefallen ist, dass halt so ein Fensterleiste gefehlt hat für Schließen, Maximieren und Minimieren. Und das Interessante, also als wir das dann rausgefunden haben, das war ja dann so, dass man quasi das Fenster oben anpacken muss. Also man muss ganz mit der Maus ganz nach oben hin, dann verwandelt sich der Mauszeiger in so eine Art, ja, Greifhand im Grunde genommen. Mhm. Und dann kann man das Fenster einfach runterziehen, so ein bisschen. Dann wird es erstmal was kleiner. Und ich glaube, das ist dann auch der Modus, wo man dann halt, zumindest in dem Video sieht man das, wo man dann Fenster auch parallel anordnen kann, wobei halt immer so eine feste Parallelität irgendwie vorgegeben ist, so wie ich das gesehen habe. Also man kann halt nur so 1:3. Genau. Also ein ganz kleines linkes Fenster und ein etwas größeres rechtes Fenster machen. Aber mehr als zwei Fenster habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass man die anordnen kann. Ne? Nee, geht auch nicht. Ja, also das ist halt das Besondere dieser Metro-Oberfläche. Ja, und wenn man in diesem, also wenn man das Fensterchen, das maximierte Fensterchen runtergezogen hat oder die Applikation, dann kann man, wenn man sie ganz runterzieht, aber da musste ich doch schon, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich musste richtig runterscrollen. Ich weiß nicht, ob es an meiner Maus-Sensitivity lag, aber ich musste richtig fest runterziehen, das Ganze, weil da gab es einen richtigen Widerstand. Und dann wird das Ganze halt so halb transparent und wenn man es dann fallen lässt, unten am Bildschirmrand, dann wird die Applikation tatsächlich auch geschlossen. Genau, also bei mir ging es eigentlich relativ einfach. Ich hab das sogar, das ist für mich eigentlich das geilste Feature, wenn ich ehrlich bin. Nee, also bei Ja. mir ging es relativ flott nach unten und ich habe das auch relativ früh rausgefunden, aber durch Zufall auch. Ich habe mich gefragt, ja, wie kann ich jetzt überhaupt Anwendungen schließen? Und ich finde das Feature super, weil mir ist das schon öfters mal passiert, dass ich ein Fenster, was ich schließen will, auch geschlossen habe, aber dann durch zufällig habe ich einen Doppelklick gemacht und das andere Fenster, was dahinter war, ebenfalls geschlossen habe. So. So geht man halt sicher, dass man wirklich nur ein Fenster schließt. Ja gut, aber das ist ja schon dann auch jetzt ein bisschen was mehr Aufwand, das Fenster zu schließen, weil vorher musstest du einen Klick machen, du bist quasi mit der Maus oben rechts in die Ecke reingegangen bei Windows, einen Klick gemacht und das Fenster war weg. Jetzt musst du möglicherweise mit der Maus erstmal ganz nach oben festhalten und dann ganz nach unten, damit du das schließen kannst. Das Ja, ist ja aber auch. ich glaube, das ist jetzt nicht so ein großer Aufwand, weil nehmen wir mal an, du hast ein Fenster, was maximiert ist, ja, auf dem Bildschirm. Das heißt, du musst ganz oben rechts in die Ecke und dann klicken. Hier musst du mit der Maus einfach irgendwo nach oben hin, egal ob links, Mitte, rechts, ist egal. Du klickst dann und Ja. ziehst einfach schnell runter. Also bei mir hat das super smooth und super schnell geklappt. Also ich empfand es jetzt nicht als wirklich großen Aufwand im Ja gut, also Vergleich ich finde den zu dem Mausweg System. deutlich länger und dadurch ist das ein bisschen, und es ist natürlich auch ungewohnt, man muss ein bisschen Ja, wahrscheinlich ungewohnt länger auf jeden Fall. mit arbeiten und ich bin es eher gewohnt, diese Geste. Die kennt man ja auch von Windows 7, glaube ich, ist es ja auch so, wenn du da ein Fenster, jedenfalls bei KDE ist es so, wenn du ein Fenster nach oben ziehst, quasi, dann maximiert das Fenster, und wenn du es dann von oben runter ziehst, im Grunde genommen, dann wird das halt Ja, entmaximisiert, genau. oder wie das heißt, und dann kleiner gemacht. Ja, und ich kenne die Geste eher daher, deshalb war es ein bisschen ungewohnt. Naja. Was wir, glaube ich, auf jeden Fall noch erwähnen müssen, ist, dass bei dieser Kachelübersicht, die man ja jetzt standardmäßig bekommt, als Startmenüersatz im Grunde genommen, dass man da auch die Möglichkeit hat, da gibt es eine App oder eine Kachel, die nennt sich Desktop. Und wenn man da draufklickt, dann gelangt man zu ja, einer Art Windows 7-Oberfläche im Grunde genommen. Nur die hat eine Besonderheit, nämlich da fehlt der Startknopf unten links. Ja. Und da habe ich mich auch erstmal gewundert, what the fuck, weil in der Developer Preview war der ja noch da. Der hat zwar dann die Metro-Oberfläche aufgerufen, aber er war zumindest noch da. Und ja, wie findest du das, diese Abgrenzung zwischen halt der Metro-Oberfläche und diesem klassischen Windows 7 Desktop? Also ich finde es irgendwie, das wirkt alles so, als ob das irgendwie zwei Welten sind, zwei verschiedene Ja. Betriebssysteme, die da laufen. Ja, das stimmt. Mir ist das auch, also ich habe ein bisschen länger danach noch damit gearbeitet, auch auf dem Tablet. Und ja, es ist wirklich so, dass das eigentlich so zwei komplett unterschiedliche Sachen sind, die aber momentan noch relativ stark voneinander abhängen. Weil auf der Metro-Oberfläche hast du, also es gibt noch keinen File-Manager oder so. Das heißt, du kommst öfters in diese Desktop-Variante. Ja. Und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon wirklich die finale ja, Version ist, weil irgendwie ist das so nichts Halbes und auch nichts Ganzes. Es ist zwar eine Brücke zwischen zwei Welten quasi, aber ich weiß nicht. Also da muss Microsoft noch ein bisschen rumschrauben, um das so ein bisschen, ja, ich sag mal, runder zu machen. Ja, das wirkt für mich auch irgendwie wie ta tatsächlich zwei getrennte Welten. Und wenn du dann klassische Windows-Anwendungen, ich weiß nicht, ob du was installiert hast, ich habe hier mir 7-Zip zum Beispiel installiert, das wird dann auch also nicht in der Metro-Oberfläche gestartet, sondern es gibt keine Metro-Oberfläche davon, sondern halt auf dem klassischen Desktop. Und man kann dann auf dem klassischen Desktop damit arbeiten. Und so geht das halt mit vielen Anwendungen, die halt für Windows 7 oder davor irgendwie geschrieben worden sind. Ja. Und dann landet man halt eben auf diesem Desktop und kann dann halt eventuell von den Metro-Features halt nicht groß profitieren, weil ja auch Anwendungen dann auch klassischerweise geschlossen werden. Da gibt's halt eine Titelleiste, sieht halt aus wie Windows 7, man kann halt oben rechts seine Anwendung schließen. Und das wirkt so alles so ein bisschen, ja, sagen wir mal, inkonsistent gedacht und überlegt. Was ich gesehen habe, was ich aber selber nicht irgendwie geschafft habe zu machen, war es, dass man auch neben dem Desktop, dem klassischen Desktop, auch ja eine Metro-Anwendung, also in dieser Ein-Drittel-Aufteilung oder 1:3-Aufteilung, daneben werfen kann. Zum Beispiel den Musikplayer. Und dann hat man sowas wie, bei Windows Vista gab es ja diese Seitenleiste, dieses Seitenpanel mit den Plugins und so weiter und so fort. Da hat man so eine Anordnung ungefähr mit dem Musikplayer. Nur was dann nicht funktioniert hat, war dann, als ich im Explorer dann zum Beispiel, oder was ich gesehen habe, im Explorer, wenn man da MP3-Dateien versucht rüberzuziehen, dann auf diese Musikapplikation, die in der Seitenleiste da als Metro-App läuft, dann das funktioniert nicht. Also Drag and Drop zwischen Metro-Applikationen und dem klassischen Desktop und dem Explorer, das funktioniert nicht. Nee, funktioniert auch überhaupt nicht. Ja, was mir auch aufgefallen ist, die ganzen, ich habe ein paar Videos versucht abzuspielen. Ja. Und es startet standardmäßig die Video-App, also die Metro-Video-App, kann aber die ganzen Formate nicht lesen, die der Windows Media Player ohne Probleme abspielen kann. Aha, das ist auch interessant, ja. Ja. Dazu muss man wahrscheinlich auch sagen, dass, was ich auch so ein bisschen ungewohnt finde, ist, dass man ja in dem Dateimanager, das ist der Explorer meistens, also der auf dem klassischen Desktop, halt Dateien rumsurft und wenn man dann da eine Datei per Doppelklick öffnet, dann kann es mal sein, dass da eine Metro-App mit verknüpft ist, dann landet man auf dem Metro-Desktop. Beim PDF-Viewer ist es ja so. Das ist ja auch eine Neuigkeit, glaube ich, für viele Leute. Es gibt endlich einen PDF-Viewer eingebaut im Betriebssystem. Microsoft hat es nach 10 Jahren auch endlich begriffen oder geschafft, eine Applikation zu entwickeln. Nur die läuft eben als Metro-App und dann standardmäßig im Vollbild. Ich habe da mal so ein größeres Dokument geladen. Also es hat mich erstaunt, dass es doch relativ flott lädt. Also genauso flott wie bei mir auf dem KDE-Desktop. Aber es war ein bisschen ungewohnt, weil er öffnet standardmäßig, ich weiß nicht, ob es nur bei großen PDFs so ist, aber standardmäßig in so einer Buchansicht, also wo ich dann zwei Seiten nebeneinander sehe. Das muss nicht unbedingt auch immer die letzte Seite sein, die er anzeigt, sondern das kann auch sein, also links zeigt er dann irgendeine andere Seite an. Manchmal hat er bei mir auch bei einigen PDFs einfach eine leere Seite links nur angezeigt. Warum, weiß ich jetzt nicht. Und rechts dann halt die erste Seite. Mhm. Also der hat das irgendwie versucht, so als Buch darzustellen. Und ich kann mir vorstellen, das ist sicherlich für Tablets sehr interessant, weil dann kann man ja einfach rumblättern, auch so durch Zeitschriften oder was weiß ich. Die ganzen freien Online-Magazine, die als PDF oder so erscheinen, kann man durchblättern. Aber ja, mir gefällt eher dann doch diese Ansicht, wo du dann quasi die fortlaufende, ne? Ja, die fortlaufende Ansicht, ja, die genau. Hatte ich aber auch immer gehabt. Ich habe ja extra sogar größere PDFs gesucht und dann mal so ein eingescanntes Magazin mit Bildern, wo der Text per OCR erkannt wurde, geladen, 70 MB groß oder so. Das hat ordentlich funktioniert. Also ich war positiv überrascht. Ja, das ging alles schnell. Also auch mein was waren es, 400 Seiten PDF oder sowas, auch so ein Katalog war das in dem Fall, hat wunderbar geladen. Und ich in dieser fortlaufenden Ansicht hat mich nur gestört, dass das Scrollen nicht automatisch funktioniert hat. Also es gab einen Scrollbalken rechts, aber ich musste einmal reinklicken, nochmal auf die Seite klicken und dann konnte ich erst scrollen. Das heißt, irgendwie hat er dieses Menü, wo man das ja umschalten kann. Das muss man vielleicht auch mal erklären. Menüs, also Menüleiste gibt es ja auch nicht mehr in dem Sinne. Die wird jedenfalls nicht angezeigt, sondern man muss die mit einem, jedenfalls auf dem Desktop, mit dem rechten Maustaste aufrufen. Dann klappt von unten oder von oben, je nachdem welche Applikation, in dem Fall war es von unten, ein Menü auf. Da hat man so runde, ja, eine Toolbar im Grunde genommen mit runden Buttons und da kann man draufklicken und hat eventuell ein Untermenü halt eben die Möglichkeit, da umzuschalten zwischen den Ansichten und so weiter und so fort. Genau. Und als ich da die Ansicht umgeschaltet habe, konnte ich halt nicht mehr scrollen in dem PDF, sondern musste erstmal in das PDF nochmal reinklicken und dann konnte ich erst scrollen. Aha. Das war also auch so ein Problem, was mir auch aufgefallen ist beim Internet Explorer. Und da beim Internet Explorer war ich glaube, da sind auch viele Leute dann verwirrt, weil da gibt's zwei Versionen im Grunde genommen vom Internet Explorer. Wenn man nämlich den Internet Explorer auf dem klassischen Desktop startet, auf dieser Windows 7-ähnlichen Oberfläche, dann startet tatsächlich der Internet Explorer, wie man ihn kennt oder auch nicht. Also ich habe den seit Windows XP nicht mehr benutzt, deshalb weiß ich nicht, aber das sah mir so nach Internet Explorer 9 oder so aus. Ja, ja, war schon richtig. Der da gestartet ist und in der Desktop-Version 10. oder 10 in dem Fall sogar. Oder vielleicht sogar 11, ich weiß es nicht. Also eine neue Version vom Internet Explorer auf dem Desktop halt mit ganz normaler Leiste, also ganz normal klassisch, wie man sich, genau, wie man den so kennt. Und dann aber, wenn man den auf der Metro-Oberfläche startet, dann startet noch eine andere Internet Explorer-Version, nämlich die Metro-Version davon. Und das scheinen tatsächlich zwei verschiedene Programme zu sein. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass der eine, also die Desktop-Version, konnte zum Beispiel HTML5-Videos, das Video zum Beispiel, was wir auf 7OS verlinkt haben, das konnte er, also das YouTube-Video, konnte er ohne Probleme abspielen. Der in der Metro-Oberfläche hat das zwar angezeigt, konnte es aber nicht abspielen. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Ich weiß, dass diese Metro-Oberfläche, dass der Internet Explorer auf der Metro-Oberfläche keine Plugins unterstützt, also Flash Player oder sowas, das fällt da weg. Das kann man nicht benutzen. Genau. Es gibt aber einen Button, wenn man halt mit Rechtsklick dann auch das Menü aufruft, wieder, also die Toolbar einblendet, gibt es einen Button unten rechts, da kann man sagen, ich möchte diese Webseite im Desktop Internet Explorer anschauen oder auf dem Desktop anschauen. Irgendwie so heißt dieser Link. Wenn man da drauf klickt, öffnet er das halt in dieser Desktop-Version des Internet Explorers. Und da sind Plugins dann wieder wiederum erlaubt. Also der Flash Player kann da installiert werden. Ja, ja, ist ein ganz normale, ist ja auch eine ganz normale Desktop-Applikation. Ja, eben. Aber ich fand das so ein bisschen verwirrend. Also ich weiß nicht, weil wenn man standardmäßig ja diese Metro-Oberfläche verwendet, dann ruft man ja meistens halt den Internet Explorer auf der Metro-Oberfläche halt meistens auf, weil das ja der Standard-Desktop ist halt im Grunde genommen. Und wenn da halt so viele Funktionen irgendwie fehlen, ich habe auch keine Druckfunktion gefunden. Hast du die vielleicht gesehen? Nicht gesehen. Ja, und das hat mich gewundert, auch bei anderen Applikationen, Notizprogramm war da auch, da gab es auch keine Druckfunktion in der Metro-App. Wird das standardmäßig nicht unterstützt? Ich weiß es nicht. Da müssen wir halt mal schauen, wie das aussieht. Ja, da habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt, weil die ganzen Metro-Apps haben so generell fast keine Optionen. So zwei, drei Buttons in diesem Menü, was man per Rechtsklick aufklappen kann, und das war's dann. Also ja. Und das, was ich auch ein bisschen blöd finde, zum Beispiel in diesem, ich glaube, in diesem Finanz-App, was ich übrigens sehr schön finde, ist das so, wenn du einen Rechtsklick machst, kommt die Leiste von oben und nicht von unten. Ja. Das ist irgendwie auch so ein bisschen inkonsistent. Ich meine, man hätte sie ja ruhig von unten aufklappen lassen können. Also da, ja gut, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil vor allen Dingen die anderen Applikationen tatsächlich das von unten aufklappen lassen. Einzige Ausnahme wäre vielleicht, glaube ich, der Internet Explorer, der klappt von oben und von unten auf, weil oben halt die Tabs angezeigt werden. Ja, ich sag mal so, auf dem Desktop ist das ja nicht so schlimm, weil du ja einfach einen Rechtsklick irgendwo auf dem Bildschirm machst. Ja. Ich habe es ja auf dem Tablet getestet und da musst du entweder von unten oder nach oben swipen, also so eine Wischgeste ausführen, und da musst du erstmal suchen. Ja, ist das jetzt oben oder ist das jetzt unten? Ja gut, das stimmt. Also das heißt, wenn du von unten swipest, kommt auch nicht von oben das eingeblendet. Nee. Das ist ja blöd. Ja. Das ist echt blöd. Also das ist ein bisschen inkonsistent. Da müssen sie noch was dran machen. Ja, was ist mir da noch so aufgefallen? Ach so, was wir noch nicht erwähnt haben, gerade im Desktop-Betrieb, fand ich es hochinteressant. Es gibt ja die Möglichkeit jetzt, weil ja die Taskleiste nicht also es gibt keine Taskleiste in der Metro-Oberfläche im Grunde genommen. Wie wechselt man zwischen Programmen? Da kann man natürlich das gute alte Alt-Tab bemühen. Das ist auch das Erste, was ich gemacht habe, weil ich einfach das Wechseln der Programme erstmal nicht gefunden habe. Mhm. Lag aber auch so ein bisschen an der VM, weil ich musste die Mausintegration abschalten, weil sonst kam ich oben links in die Ecke nicht, weil man kann oben links in die Ecke gehen und hat dann die Möglichkeit, dann wird quasi so eine kleine Vorschau angezeigt von, ich glaube, das war das letzte Fenster, was man aufgerufen hat, ne? Genau. Ja. Und wenn man dann an dem Bildschirmrand nach unten so ein bisschen geht, dann taucht sowas wie eine Taskleiste am linken Rand auf, also so schwarz, auch wieder mit diesen Vorschaubildern. Da werden dann auch tatsächlich, zumindest war es bei mir, alle Metro-Applikationen angezeigt. Was mir nicht angezeigt wurde, waren zum Beispiel klassische Anwendungen. Also mein 7-Zip, was ich offen hatte, oder mein Firefox, den ich offen hatte auf dem klassischen Desktop, der wurde in dieser Übersicht gar nicht angezeigt. Das Einzige, was angezeigt wird, ist quasi die Desktop-App. Genau, die wird dann angezeigt, Gut. aber nicht die Applikationen, die drauf laufen. Nee. Und genau auch andersherum, wenn du in den klassischen Desktop gehst, da gibt es ja auch unten wieder die Taskleiste, die klassische, mit diesem von Windows 7 her bekannten Schnellstartern. Wenn du da eine Applikation aufrufst oder sowas, also eine ganz normale Desktop-Applikation, kannst du damit rumswitchen, also in den klassischen Applikationen. Aber Metro-Apps werden da auch nicht aufgelistet. Das heißt, das ist so ein bisschen Kuddelmuddel. Das heißt, man hat so ein, das ist ja auch das, was so das Gefühl ausmacht, dass da einfach zwei Sachen aufeinander geworfen Ja, worden sind zwei irgendwie. getrennte Welten. Ja. Weil das halt irgendwie nicht alles integriert wirkt. Und ja, was kann man noch erwähnen? Also unten links kann man auch in die Ecke gehen. Unten links ist immer der Metro-Desktop. Der wird mit Startbildschirm bezeichnet. Also das ist halt Genau. die Alternative zum Startmenü im Grunde genommen. Ein bisschen blöd, das haben jetzt, das ist mir nicht direkt aufgefallen, weil ich den Papierkorb nicht so oft, häufig verwende, aber der ist ja standardmäßig auf dem klassischen Desktop oben links angeordnet. Das kann tatsächlich manchmal auch zu Problemen kommen, wenn du halt da irgendwie draufklicken möchtest und dann kommt halt eben dieser Metro-Task-Wechsler so dir irgendwie in die Quere oder andersherum. Das ist mir auch aufgefallen beim Internet Explorer. Da haben sie nämlich auch so eine Art Overlay, wenn man zu einer anderen Webseite wechselt oder sowas und man zurückklicken möchte, muss man nicht unbedingt Rechtsklick machen und dann ganz nach unten auf den Zurückknopf drücken, sondern man kriegt dann, wenn man nach links geht, an den linken Bildschirmrand, in der Mitte quasi, ja, so ungefähr die Mitte, kriegt man so einen Zurückpfeil angezeigt in so einem kleinen Overlay. Und wenn man dann halt mit der Maus richtig drüber geht, wird er richtig voll, kriegt er also hier Transparenz entzogen im Grunde genommen. Wenn man ein bisschen weiter weggeht, wird er halt immer transparenter. Was ein bisschen blöd ist, weil er ja in der Mitte angeordnet ist, war es bei vielen Seiten so, weil die ja auch links oder halt rechts dann eine Navigationsleiste haben. Wenn ich da auf ein Navigationsitem draufklicken wollte, ist es mir häufiger passiert, dass ich diesen Zurück-Button gedrückt habe, anstatt dann halt eben Auf den also Link. auf den Ja. Link zu klicken. Es ist mir aufgefallen dann, als mich das richtig genervt hat, man kann es nicht abschalten, das ist mir aufgefallen. Und wenn man dann tatsächlich halt länger auf dem Button drauf bleibt, auf diesem Zurück-Button, dann verschwindet er irgendwann mal und dann kann man auf den Link draufklicken. Aber ich finde das ein bisschen blöd gemacht, ganz ehrlich. Also wenn es oben links wäre, dieser Button, dann würde es keine Probleme machen, weil da sind meistens keine Navigationselemente drin und meistens scrollt man ja auch so, dass man den Inhalt, den man anklicken möchte oder den man durchliest, in der Mitte hat und nicht irgendwie am Rand. Ja, gut, kommt ein bisschen auch auf die Seite an, wie der Naja, das Aufbau ist, stimmt. aber es stimmt schon, ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ansonsten, also wir haben jetzt den linken Rand quasi besprochen, also diesen Metro-ähnlichen Task-Switcher. Am rechten Rand gibt es auch was. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Wie heißt es? Sparkles? Ne, wie hieß Nee, es? Charms. Charms hieß es, genau. Genau. Und ja, das hat mich irgendwie komplett verwirrt, dieses Charms. Bist du da irgendwie schlau geworden draus? Weil ich habe da die Items alle angeklickt und das war irgendwie verwirrend für mich alles. Nö, also ich fand's eigentlich ganz okay. Also in der Mitte, du hast ja fünf Charms oder fünf Icons, die du anklicken kannst, wenn du die Leiste einblendest. In der Mitte halt den Startbutton, beziehungsweise das ist im Grunde die Windows-Taste. Du kommst also auf die Metro-Oberfläche, wenn du dieses Windows-Logo mit dem Starttitel anklickst. Ja. Dann hast du oben, glaube ich, einen Share-Button. Da drüber war ein Teilen-Button, ja. Da kann man also, das ist vielleicht auch neu, in Windows 8 gibt es halt eben die Möglichkeit, also die Integration von verschiedenen Diensten, von Online-Diensten ist, also Cloud im Grunde genommen wurde eingebaut, also Genau. SkyDrive wurde eingebaut. Man kann, glaube ich, auch mit Kontakten sharen. Also das heißt, es gibt so einen Teile-Button und man kann dann Bilder aus seiner Bibliothek einfach bei Flickr, bei Facebook oder bei dem Microsoft-Dienst hochladen und mit Freunden teilen oder so. Genau. Ja. Was war jetzt ganz oben? Jetzt habe ich das schon Ich glaube, vergessen. der Suchen-Knopf war ganz oben, also Ja, so genau, der Suche. Suchenknopf. Da kann man dann seine App suchen, also kommt eine neue Leiste von rechts, die ein bisschen breiter ist. Da ist dann oben so eine Suchleiste, da kannst du deine App suchen. Ja. Und unten hast du direkt, ich glaube, das sind dann die meistbenutzten Applikationen auf dieser neuen Leiste, die eingeblendet wird. Und links sind dann nochmal alle Applikationen abgebildet oder aufgelistet, die installiert sind. Mhm. Und erst in der Reihenfolge, also erstmal alle Metro-Apps, ja, und dann kommen die normalen Windows-Apps. Also die klassischen Windows-Apps. Die klassischen, ja, Windows-Apps, genau. Ja, was man bei der Suche noch, was mir gut gefällt, ist, dass man, auch wenn man auf dem Metro-Desktop ist, man muss nicht irgendwie auf Suchen klicken, sondern man kann direkt eintippen. Ja, das finde ich klasse zum Beispiel. Das finde ich klasse, ja. Das haben sie gut gelöst. Ist ein bekanntes Feature, das gefällt mir auch, weil ich das auf dem Smartphone auch habe, so ein WebOS-Smartphone habe ich hier. Da kann ich auch einfach lostippen und es wird mir dann die Applikation oder Datei gefunden. Hast du versucht, mal nach Dateien zu suchen? Also funktioniert das so wie in dem alten Startmenü von Windows 7, dass man da auch Dateien finden kann? Ja, die Suche habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht intensiv getestet. Ich meine, er hat nur die Applikation gesucht. Ich bin mir da jetzt aber nicht sicher. Ja, eben. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil ich hatte ja diese PDF-Datei da, die ich getestet habe. Und die hat er nicht gefunden jetzt. Also der hat nur tatsächlich Applikationen gefunden. Ja. Was ich so ein bisschen, ja, ich halte das so, ja. Also ich würde dann tatsächlich mir dann, wenn die schon einen Cloud-Dienst da zum Beispiel auch mit integriert haben, bei GNOME 3 ist es, bei Unity ist es auch drin in der Suche, dass man tatsächlich auch nach Dateien suchen kann und dann auch nach Dateien suchen kann, die nicht lokal auf dem Rechner liegen, sondern halt bei irgendeinem Cloud-Dienst dann liegen. Und ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn Microsoft das da auch einbauen würde in die Suche. Absolut, ja. Ja. Ansonsten, Cloud-Dienst ist wunderbar integriert. Es gibt ja, du hast ja gesagt, es gibt keinen Explorer in der Metro-Oberfläche. Das stimmt nicht ganz. Es gibt zumindest einen Datei-Öffnen-Dialog. Ne? Ja, gut. Das ist so ein, ja, da kann man auch durch die Dateien so ein bisschen rumsurfen und hat dann auch die Möglichkeit, weil dieser Datei-Öffnen-Dialog wunderbar auch mit den Diensten wieder verbunden ist, also mit SkyDrive, Microsofts Dropbox-Alternative im Grunde genommen und halt Facebook und den ganzen anderen Kram, da kann man halt also auch Sachen hochladen oder auch von da öffnen und ja, das finde ich, das ist eine gute Integration, also das habe ich bisher noch nicht so gesehen. Ja, vor allem, weil man auch direkt einfach mal 25 GB kostenlos bekommt. Ja, bei dem SkyDrive meinst du? Genau. Ja, ja. Mhm, das kann man vielleicht noch erwähnen. Ja. Ja, vielleicht noch mal zu der Leiste und zu der Leiste rechts, also diese Charms. Ja. Jetzt haben wir ja quasi die oberen drei Icons abgeklappert. Mhm. Unten, ganz unten hast du ja den Einstellungen-Button. Ja, das war der mich am meisten verwirrt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann öffnet sich ja rechts wieder ein Panel. Dann, ja, hast du da einen Menüeintrag oben, also Einstellungen. Wenn du den anklickst, dann kommen da nur zwei Sachen, die du einstellen kannst. Und wenn du dann zurückgehst und wenn du in die Systemeinstellungen eigentlich rein möchtest, dann musst du ganz unten rechts, da steht dann weitere Einstellungen. Ja, ja, das hat mich erstmal auch verwirrt. Und zwar habe ich das dann festgestellt, als ich irgendeine andere App offen hatte, mhm, und dann die Einstellungen aufgerufen habe, dann sind oben andere Möglichkeiten zum Anklicken. Das heißt, das ist anwendungsspezifisch. Ah, anwendungsspezifisch. Ja, da, genau, muss man erstmal drauf kommen. Das ist, ja, das ist nicht direkt ersichtlich so. Ja. Was ich aber ehrlich gesagt bei den Einstellungen vermisse, und ich finde, das hätte eigentlich wunderbar dort reingepasst, ist die Batterieanzeige. Ja, die Akkuanzeige. Ja, aber die Akkuanzeige kriegst du doch auch, wenn du die Charms nur aufrufst. Also wenn du mit der Maus oben rechts reingehst und dann ein bisschen was runter oder unten links, unten rechts oder oben rechts reingehst. Stimmt. Ja, siehst du, das habe ich nicht mal gesehen. Ich habe nur auf die Uhr geguckt. Achso, ja, ja, da kommt ja die Uhr und dann kommen so zwei kleine Symbole neben der Uhr, links neben der Uhr. Das ist einmal die Akkuanzeige und einmal, glaube ich, WLAN oder Netzwerkanzeige. Ja, stimmt, wo du es jetzt sagst, ja. Mhm. Nur weil was ich ein bisschen verwirrend finde, dann das blendet sich dann auch aus. Das heißt, man kann, ich habe es gesehen, bei meiner Schwester war es so, die hat Windows 8 auch mal getestet. Die wollte dann halt rüberscrollen zu dieser Uhr, wo die eingeblendet wurde, um dann da WLAN oder Netzwerkeinstellungen, um das anzuklicken, weil sie hat die Icons sofort gemerkt, gesehen. Mhm. Aber das verschwindet ja, sobald man den rechten Bildschirmrand, ja, verlässt. Also das war so ein bisschen seltsam. Ja, gut, aber die Netzwerk- oder die WLAN-Einstellungen hast du ja direkt in dieser Bar, die aufgeklappt wird. Ja, in den Einstellungen, also in diesem Einstellungsgedönse von der Metro-Oberfläche. Ja, da haben wir ja oben jetzt gesagt, da gibt es so einen Menüantrag Einstellungen, das ruft dann die spezifischen Einstellungen für das Programm, was gerade läuft, auf. Und unten haben wir so globale Einstellungen. Da haben wir sowas wie eine Tray, würde ich mal fast so behaupten. Ne? Da hast du so einen Ausschaltknopf, da hast du einen Netzwerkknopf, einen Lautstärke-Button. Genau. Und sowas, also sowas wie eine Windows-Tray ist da. mit drin. Und dann darunter befindet sich dann unten rechts so ein bisschen erweiterte Einstellungen. Und das ist das, was bei der Developer Preview noch hier, wie heißt es, Systemsteuerung hieß und als Kachel auf dem Desktop drauf war. Da kann man also so Sachen anpassen wie sein Hintergrundbild, wie sein Anmelde-Logo. Also ja, die Kachel gibt es aber jetzt immer noch. Ach, die Kachel gibt's immer noch. Ich habe die nicht gar nicht gesehen. Also ich meine, die gibt's immer noch. Also ich habe die in der, also ich habe die gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, doch nicht. Es öffnet sich ja nur dieses Vorschaubild, also das Startbild quasi. Aha. Das habe ich im Kopf gehabt. Nee, hast du recht. Die gab's nicht auf dem Desktop. Mhm. Und also Anmeldebildschirm, da sind wir jetzt gerade zugekommen. Der hat sich im Grunde genommen zur Developer Preview auch nicht verändert. Das heißt, man kriegt einfach so einen Wallpaper im Grunde genommen. Unten links ist eine Uhr, soweit ich weiß. Und dann gibt es halt auch wieder so einen Netzwerkstatus und Batteriestatus. Und dann kann man entweder mit der Maus, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man da einen Doppelklick machen kann, aber auf jeden Fall gibt es die Geste, die Möglichkeit, eine Geste auszuführen und das Wallpaper nach oben zu draggen und loszulassen. Oder einfach Enter drücken, dann wird das nach oben rausgeslidet. Mhm. Und dann hat man die Möglichkeit, das ist auch neu, sich mit Microsoft Live anzumelden. Das erinnert mich so ein bisschen an Chrome OS, wo man sich ja auch mit dem Google-Konto anmelden kann. Das ist da auch möglich und das hat mich auch bei der Installation direkt danach gefragt. Da habe ich gesagt, okay, ich habe ein Live-Konto bei Microsoft, dann trage ich das einfach mal ein. Und dann wird halt automatisch auch so Kalender oder sowas wird dann automatisch auch synchronisiert. Bei Systemeinstellungen ist mir noch aufgefallen, dass neben also diesen erweiterten Einstellungen, die man da für die Metro-Oberfläche hat, wo man im Grunde genommen wie bei Android oder sowas was einstellen kann, hat man auch die klassische Systemsteuerung beibehalten. Das heißt, wenn man auf dem klassischen Desktop ist, kann man auch mit den lang erlernten Tastenkombinationen wie Windows-Taste und R den Ausführendialog aufrufen und da zum Beispiel Control.exe eingeben und dann startet die Systemsteuerung. Und also die klassische Systemsteuerung. Man kann dann da auch Sachen wieder einstellen, wie man es kennt. Auch Auflösung und so weiter und so fort muss man, glaube ich, sogar über diese klassische Systemsteuerung machen. Ja, genau. Weil es halt in der Metro-Oberfläche keine Einstellungsmöglichkeit dafür beziehungsweise gibt. Beziehungsweise in der Metro-Oberfläche kommst du dann auf die klassische Oberfläche mit dem Fenster direkt zur Bildschirmauflösungseinstellung. Mhm. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Ja, was gab es da noch? Achso, bei den Charms waren wir noch, da gab es ja noch irgendwas. Da gab es nämlich diesen Charm, der sich Geräte nannte. Was der gemacht hat, weiß ich nicht so ganz. Den habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich getestet. Ich glaube, das sind die Sachen, die verbunden sind. Zum also Beispiel USB oder so ein Mediaserver auch. Oder sowas, aha. Ich meine, ich habe den irgendwie auch total so ignoriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe mir den mal angeschaut und da stand da irgendwie nichts drin. Da habe ich gedacht, okay, ist noch nicht fertig oder so. Was ich interessant fand, war, dass wenn man USB-Sticks oder DVD-Laufwerke, DVDs einlegt ins Laufwerk, dass dann jetzt nicht mehr also so ein Fensterchen oder sowas aufpoppt, weil das macht ja für die Metro-Oberfläche auch keinen Sinn, sondern es taucht sowas wie eine Notification, also so ein ganz normales Hinweisfenster taucht oben rechts auf, so. Und wenn man halt da drauf klickt, dann öffnet sich auch von oben rechts halt das, was man früher als Autostart oder Autorun sehen konnte in einem separaten Fensterchen. Das öffnet sich da. Man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt DVD angucken oder ich möchte die Autostart oder Autorun-Exe da laufen lassen oder ich möchte das im Dateimanager öffnen. Genau. Das ist mir da aufgefallen. Ja, ansonsten, also, ja, wie ist so dein Gesamteindruck von Windows 8? In der Beta zumindest jetzt. Ja, also, vielleicht kann ich vorher erstmal nochmal meine Erfahrungen auf dem Tablet schildern. Ah, okay. Das wäre vielleicht. Genau, das haben wir ja ganz vergessen fast. Oder vielleicht noch vorher. Ja. Ich habe mal geguckt, wo werden eigentlich diese Metro-Apps gespeichert? Das ist auch interessant. Das war auch mal interessant, weil ich habe unter Programme geguckt, ja, nichts da. Da erwartet man sie ja erstmal. Mhm. Dann halt im User-Ordner, da gibt es zwar einen Punkt, der, glaube ich, Package heißt, genau, Package, und da werden, ja, ich glaube, das ist so in Android ziemlich ähnlich, also in einen Ordner und dann mit Firmenname.random Zeichen. irgendwas, also als Ordnername, also angegeben Ordner, und da sind dann nochmal die Programmeinstellungen. Das Interessante war, es gibt immer, ja, immer gleiche Ordner nochmal innerhalb dieses Ordners, und zwar so Temp State, irgendein anderes State und was wahrscheinlich mit diesem Connected Standby, was es ja bei Windows 8 jetzt gibt, zusammenhängt. Also ja, dass man quasi, Windows wacht ja automatisch oder soll das können, dass er automatisch aufwacht, sagen wir, neue Mails abruft und dann wieder schlafen geht. Ja. Ja, und das ist ja auch eine Funktion, die ja auch Hardwarehersteller so ein bisschen zum Verzweifeln gebracht hat, ja, weil die müssen ja auch ihre Hardware dementsprechend anpassen, dass halt eben der WLAN-Chip für eine kurze Minute oder sowas angeht, damit kurz die E-Mails abgerufen werden können und so weiter und so fort. Genau. Ja. Auf jeden Fall, also das ist alles so recht geordnet, finde ich auch gut, weil es gibt mittlerweile so viel Chaos in diesen ganzen Ordnern. Also ich sag mal so, Linux-Apps speichern einfach in dem User-Ordner mit Punkt irgendwas, also der Punkt der Programmname, ja, und da ihre Einstellungen. Andere speichern den in einem anderen Ordner. Wiederum irgendwelche älteren Sachen, was ganz Schlimmes, speichern die teilweise einfach auf C. Also, ja, die alten DOS-Applikationen, die machen das so. Also so ein Kuddelmuddel, ja. Also, da bin ich schon froh, wenn das mit dem Store so ein bisschen wieder ordentlicher wird. Ja, da sprichst du ja auch was an, den Windows Store. Den haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Ja, gibt kommen jetzt wir mal gleich. Windows Store. Ja, genau. Aber ich wollte noch mal kurz zu dem Programm. Mhm. Ich bin ja noch mal in den Programmordner gegangen. Da gibt es einen versteckten Ordner, ja, den man wiederum nicht so einfach als normaler User öffnen kann. Oh. Der heißt, glaube ich, WinRT oder Windows Package. Irgendwas mit Windows, glaube ich. Auf jeden Fall, da sind diese ganzen Metro-Apps drin. Das heißt, entweder man muss die Rechte des Ordners neu setzen oder sich mit einem Administratorkonto anmelden. Und da sind dann tatsächlich die Metro-Apps versteckt. Das heißt, die Metro-Apps werden dann für den normalen Benutzer, der jetzt keine Administrationsrechte hat, manuell gar nicht löschbar, sondern das muss man alles über den Store wahrscheinlich erledigen. Ja, irgendwie. Genau. Also du kommst da jetzt noch schwerer ran. Ja. Und da habe ich sogar geguckt, der PDF-Viewer ist unter 10 MB. Mm. Das nochmal so nebenbei angemerkt. Ja. Nicht schlecht, ja, aber dann kann ich mir vorstellen, dass dann sicherlich auch das Metro-Framework, das dann da sicherlich ja, auch eine ganze sicher. Menge schon beinhaltet, was das alles dann auch an Funktionen so kann. Ja gut, ja, hast du noch was zum Programmordner? Zum Programmordner? Ja, eigentlich nicht mehr, das war's. So ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ja, vielleicht noch nebenbei, es gibt jetzt im Explorer den Button für eine Ebene nach oben. Den gab es ja in Vista und Windows 7 nicht mehr. Ah. Den haben ja einige Leute vermisst und jetzt ist er wieder da. Der gute alte Button. Ja. Ah so, wo du gerade den Explorer ansprichst, was mir aufgefallen ist, was wir ja auch noch gar nicht erwähnt haben, der Explorer ist ja jetzt in der Ribbon-Oberfläche. Aber das Schöne ist, ich mag ja die Ribbon-Oberfläche nicht so, weil die mir irgendwie zu viel Platz wegnimmt. Die ist zumindest bei der Desktop-Version standardmäßig ausgeblendet, so dass man tatsächlich ja das Feeling eines alten Menüs wieder hat. Das heißt, man klickt dann eben auf diese Ribbon-Einträge und dann öffnet es temporär halt einfach ein Menü. Klickt man da wieder weg, dann ist das wieder geschlossen. Genau. Das fand ich recht gut gelöst. Oder man kann sie auch optional einblenden, ja, dass sie immer da ist. Mhm. Also das fand ich recht gut gelöst, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf dem Tablet ist sie standardmäßig aufgeklappt. Ja, das ist auch gut. Sinnvoll ist. Das macht Sinn, ja, weil da ja auch große Icons drin sind. Kopieren nach gibt's jetzt endlich, verschieben nach, wo man dann die meistgenutzten Ordner oder Orte direkt dann anwählen kann. Ja, also als Ziel. Ich denke mal, zum Beispiel laut der Aussage meines Schwagers, ich habe dem mal diese Metro, nicht Metro, sondern diese Rim-Oberfläche im Explorer gezeigt und ein paar anderen Leute. Also die waren eigentlich alle begeistert, weil also ich sag mal, er ist jetzt so kein Power-User oder so. So ein ganz normaler, leicht dümmlicher, sag ich mal, Benutzer, der halt... Pass auf, das kommt im Internet. Nee, ich sag mal so, so ein User, der eigentlich jetzt einfach nur den PC benutzen will, ohne sich jetzt da so tief einarbeiten zu müssen. Und oder zum Beispiel meine Mutter, die kann ja noch weniger auf dem PC. Für die, denke ich, ist so diese Ribbon-Oberfläche eigentlich ganz gut. Weil die haben alles im Blick. Neuer Ordner, kopieren, löschen. Und ich glaube, diese Leute, also für diese Leute ist das perfekt. Ja. Ja, weil das ja im Grunde genommen, weil man ja vorher alles in Untermenüs versteckt hat oder in einem Menü versteckt hat, Dateimenü, Bearbeitenmenü oder sowas. Genau. Und jetzt, wenn das ja, wenn es schon ausgeklappt ist, dann achtet man nicht mehr darauf, wie jetzt dieser Menüpunkt heißt, sondern man sieht diese Button, die ganz großen, mit den Symbolen, die sind ja auch viel größer geworden als in so einem Menü und dann kann man das leichter finden. Ist ein bisschen, ja, stimmt, ist schon für Einsteiger ein bisschen was übersichtlicher. Ja, sagen wir so, für Power-User, die lange mit und viel mit in dem PC arbeiten. Ist ja gut, das, die kann werden. Kann man es, glaube ich, einfach ignorieren. Die arbeiten ja mit Tastenkombination und. Oder Rechtsklick, das ist ja auch manchmal. Was mir aufgefallen ist, das fand ich besonders bei dem Explorer, ist, dass jetzt in der Titelleiste, dass dort jetzt auch sowas wie eine Quick-Launch-Leiste mit eingebaut ist. Also oben links gibt es halt so kleine Symbole. Das ist, glaube ich, standardmäßige Dateieigenschaften und neuen Ordner anlegen ist da drin. Und man kann da noch weitere Sachen einblenden. Das heißt, die haben diese eine Toolbar im Grunde genommen in die Titelleiste mit integriert. Ja gut, das ist aber jetzt nicht so neu. Das gibt es zum Beispiel schon in Office länger und in anderen Programmen. Ja, also ich fand das, ich habe es zum ersten Mal gesehen, ich fand das erstmal interessant, was ist denn das überhaupt da für ein Knopf, habe ich gefragt. Und habe dann gesehen, ja, okay. Also das wiederum war so ein bisschen, habe ich mir gedacht, ja, warum ist denn das jetzt da? Also, das habe ich nicht ganz verstanden, warum das jetzt da sein muss. Ja, also ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, aber zum Beispiel im Office-Programm ist das so, dass da zum Beispiel der Speichern-Button oben ist. Und dann kannst du einfach schnell mit der Maus dahin klicken. Ja, okay, das macht Sinn, ja. Ja, und er füllt halt nicht unnötigerweise die Ribbon-Oberfläche. Da wäre eigentlich fehl am Platz. Ja. Ja, also eigentlich so ein Quick-Launch oder Quick, so ein Schnell-Button, oder wie soll man den nennen? Ja. Schnellstartleiste im Grunde. Schnellzugriffs-Knopf. Oder Schnellzugriff, ja. Ja, genau. Ja, nee, das hat mich nur so ein bisschen gestört, weil die standardmäßig war da halt eben neuer Ordner erstellen und halt Dateieigenschaften anzeigen lassen. Na gut, vielleicht liegt es daran, weil ich einfach gewohnt bin, einfach Rechtsklick auf die Datei zu machen, dann in Eigenschaften reinzugehen. Wahrscheinlich. Weil das ja auch sonst ein langer Weg ist. Datei markieren, dann oben links in die Ecke gehen, je nachdem, wie groß das Fenster jetzt ist, wie viele Dateien du hast. Ist, gut, aber muss man mal schauen. Aber ist Einsteiger vielleicht einfacher zu finden, wenn die den Rechtsklick nicht finden. Was mir aufgefallen ist, bei vielleicht noch als Ergänzung zu dem Explorer. Eine Sache, die Power-User jetzt freuen wird, im Explorer gibt es jetzt den Punkt, also auf Datei, und dann kannst du die Konsole starten, die dann in dem jeweiligen Ordner, also mit dem Pfad gestartet wird. Ja. Direkt auch als Admin oder die PowerShell. Ja. Das habe ich, das ist mir auch direkt aufgefallen, habe ich direkt ausprobiert. Das wichtigste Feature quasi. Ja, das wichtigste Feature, ja. Was mir aufgefallen ist, dass der Explorer dann auch mit der Ribbon-Oberfläche dann auch dateispezifische Sachen, kriegen dann einen extra Ribbon-Punkt und dann wird der auch markiert. Durch die Titelleiste wird da so ein gelber Markierungs- oder je nachdem, wie viel Sachen da jetzt neu aktiviert wurden in der Ribbon-Oberfläche, werden da so Markierungspunkte gesetzt. Wenn ich zum Beispiel eine Exe-Datei von VirtualBox, da habe ich versucht, die Guest Editions zu installieren, dann wurde mir so ein extra Eintrag angezeigt, ausführen, irgendwas, glaube ich, hieß das in der Ribbon-Oberfläche, da konnte man da speziell für die Datei ein paar Befehle dann ausführen, also man hat dann die Möglichkeit gehabt, das als anderer Benutzer auszuführen oder als Administrator auszuführen, diese Datei. Das wurde dann auch in der Ribbon-Oberfläche angezeigt. Das fand ich auch nett gemacht, wobei ich das nur gemerkt habe, dadurch halt, dass das halt orange-gelb markiert war, oben in der Titelleiste, sonst wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Die Titelleiste, die hat jetzt standardmäßig auch, weil ja jetzt links besetzt ist im Grunde genommen, werden jetzt die Titel auch in der Mitte standardmäßig angezeigt und der Titel selbst und zumindest bei den klassischen Anwendungen und wandert dann nach rechts rüber, wenn halt irgendwie die Ribbon-Oberfläche halt eine Markierung so orange oder gelb dann in den Titelleiste hineinlegt. Zum Explorer ist mir auch positiv aufgefallen, Das habe ich ja deutlich kritisiert, als ich das erste Mal den Explorer mit Ribbons gesehen habe, dass jetzt auch die Tastenkombinationen, die eingeblendet werden, falls man halt, ich glaube, war die Alt-Taste oder sowas gedrückt hält und die Ribbon-Oberfläche offen hat, dann kriegt man ja Tastenkombinationen als Overlay über den Icons nochmal eingeblendet, damit man die lernen kann, dass das jetzt auch die richtigen Tastenkombinationen sind. Also nicht hier Steuerung A und 2 oder 3 drücken für Kopieren, sondern es wird Steuerung C angezeigt für Kopieren. Weil das fand ich ja so dämlich, dass dann da irgendwie 3, 4 Tasten gedrückt werden mussten, um eine Kopieren-Aktion auszuführen oder sowas. Also das haben sie jetzt endlich, das haben die schon begriffen, dass das blödsinnig war. Also das haben die korrigiert. Ja, jetzt nochmal zurück zum Tablet. Du hast es ja auch auf dem Tablet getestet. Wie war so dein Eindruck auf dem Tablet? Ich kann mir da vorstellen, dass da die Metro-Oberfläche besser funktioniert hat als auf dem Desktop mit Tastatur und Maus, oder? Ja, definitiv. Also ich habe direkt gemerkt, das macht deutlich mehr Spaß als auf dem Desktop, weil es ist eben halt für Finger bzw. für Touch ausgelegt. Ja, funktioniert im Grunde genauso wie auf dem Desktop, nur dass du halt zum Beispiel links, da hast ja dann deine Fenster, also deine offenen Fenster, die musst du allerdings doch leicht anders aufrufen. Da war ich erstmal kurz irritiert. Und zwar, wir haben ja vorhin auch über diese ja, Fensterpositionen gesprochen, dass man zwei Fenster nebeneinander positionieren kann. Und dazu muss man ja von links mit dem Finger, und zwar nicht zu langsam oder beziehungsweise doch schon so ein Stück in Richtung Mitte des Bildschirms wischen, weil sonst klappt das nicht. Dann siehst du ja erstmal das Fenster, ja, das zuletzt aufgerufene Fenster oder die zuletzt aufgerufene Anwendung. Dann musst du aber direkt wieder nach links wischen, dann wird diese ja, Leiste aufgerufen, die die ganzen offenen Fenster anzeigt. Nicht wie bei der Desktop-Oberfläche, wo du einfach nur mit der Maus in die Ecke musst und dann einfach nach unten ziehen. Dann wird dir alles Ja, angezeigt. So stimmt. war Ja, es ja auf das dem geht ja Desktop. nicht. Ja. Da brauchte ich erstmal so zwei, drei Anläufe, bis ich das wirklich verstanden habe. Ja, es ist ja dann auch sowas wie eine Geste. Das heißt, du musst schnell hin und her wischen, oder wie war das? Also Ja, jetzt nicht so ungefähr. übermaßen schnell, aber ich meine, es ist okay. Also anfangs war ich halt, wie gesagt, erstmal irritiert, weil ungewohnt, aber es klappt ganz gut. Dann natürlich, wenn du dein Fenster hast, das quasi am Finger hängt, kannst du es rechts oder links positionieren. Dann kommt so eine kleine, ja, so eine kleine Trennlinie, wo du dann sagen kannst, ja, dieses Fenster soll jetzt größer sein oder das andere. Und da habe ich gemerkt, zum Beispiel, ich habe dann versucht, irgendwelche Bilder vom Internet Explorer auf den Desktop zu kopieren. Das, also Drag and Drop klappt nicht, aber man kann halt auf das Bild einfach lange festhalten, dann kopieren und dann im Explorer einfügen. Das hat geklappt. Also dann auch auf dem klassischen, Auf im dem klassischen klassischen, Desktop genau. einfügen. Okay. Und Ja, das gut. ein paar Bilder eingefügt, damit ja diese Foto-App erstmal ein paar Bilder hat. Ja, das stimmt. Da hätte man eigentlich ein paar Beispielbilder reinpacken können, aber naja, gut. Ja, kommt sicherlich mit der finalen Version dann. Ja, ich meine, so als Beta zum Testen wäre das ja nicht schlecht gewesen. Ja, was ist mir dann noch aufgefallen? Ja, das Schließen funktioniert genauso mit dem Finger, relativ schnell und zügig. Und Also von funktioniert auch oben, mal ganz von gut. unten. Also ich hab kein Mal aus Versehen irgendwie eine App geschlossen oder so. Also das passiert schon mal nicht. Ja, wie sieht das mit den Charms aus? Werden die da auch wahrscheinlich dann mit dem Slide von rechts nach links einfach Genau, einfach von angezeigt, ne? rechts nach innen wischen und dann kommen die Charms. Ja, ist da noch irgendwie was Besonderes bei der Touchscreen-Oberfläche, was jetzt bei der Desktop-Bedienung nicht so aufgefallen ist? Gibt es da ein paar Sachen, die dann Ja, ich noch überlege besonders sind? gerade. Klar, also der Rechtsklick ist halt so ein Wisch von unten oder nach oben in dem jeweiligen App, damit du die Einstellungen aufrufen Also kannst. die Toolbars im Die Grunde genommen. Toolbar, da haben wir vorhin schon angesprochen, manche haben es ja oben, manche haben es unten und dann musst du halt suchen, wenn du es nicht weißt. Ist es Ja jetzt oben gut. oder ist es jetzt unten? Hast halt nur zwei Möglichkeiten, aber es Ja, ist. gut, hast ja nur zwei Möglichkeiten, das stimmt. Gut, man kann halt zoomen, Pinch to Zoom funktioniert. Ja. Also Multitouch funktioniert dann auch auf dem Gerät. Multitouch, ja, auf meinem WeTab sind jetzt nur zwei Finger möglich. Ja, das Interessante ist auch, wenn du draufklickst, dann kriegst du so einen kleinen transparenten Kreis. Ja. Und wenn du weiter wischst, dann ist das so ein Schweif, was hinter dir. Ah. Also das sieht eigentlich ganz gut aus, das gefällt mir so. Das ist so ein kleiner Schweif, der dann so langsam wegfadet. Also so ein Indikator dafür, dass du jetzt Pinch to Zoom oder sowas machst, ja? Ja, generell, dein Fingerwisch wird sichtbar. Ach so. Also so dann generell, dass du siehst, was du gerade machst, so im Grunde genommen. Ja, das ist gut gemacht, ja, das stimmt. Also es geht auch mit mehreren Fingern, also in meinem Fall nur maximal mit zwei, dann hast du halt zwei Schweife auf dem Bildschirm, was überall funktioniert. Vielleicht noch mal kurz dazu gesagt, das WeTab hat ja so einen Atom-Prozessor, Intel 1,6 Gigahertz. Und es hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Also ich war doch überrascht. Die ganzen Spiele auch, hier dieses Cut the Rope, HTML5-Anwendung, alles super flüssig. Die Musik-App, die alles. Ja. Da muss man auch generell dazu sagen, dass das auch sehr stabil alles läuft. Also ich habe es auch in der virtuellen Maschine gehabt und es lief tatsächlich sehr, sehr stabil. Das Einzige, wo das mal abgekratzt ist, das war, als ich versucht habe, eben diese VirtualBox Guest Editions zu installieren, im Windows 7 Kompatibilitätsmodus. Das wollte er nicht so ganz haben, aber ansonsten lief es erstaunlich stabil. Das ist mir auch aufgefallen. Im Gegensatz zur Developer-Preview, wo die Metro-Apps schon, also ein paar Metro-Apps abgestürzt sind, war das in dem Fall nicht so. Also das hat mich schon gefreut. Was so ein bisschen, es lag aber auch daran, weil ich der virtuellen Maschine nur 1 GB Speicher gegeben habe, ein bisschen gestört hat, wenn ich so 3, 4, 5 Metro-Apps offen hatte und dann schnell hin und her wechseln wollte zwischen denen, war es manchmal so, dass die ich ganz zu Anfang gestartet habe, dass die dann nochmal neu geladen worden sind, also komplett neu geladen ja, worden. Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe mal auch getestet, so ganz schnell die Anwendungen zu wechseln, was auch flüssig funktioniert, nur ab einer bestimmten Anzahl wird es halt auf einmal doch langsam. Weil zu schnell und zu viel auf einmal. Ja. Aber ich glaube, das ist für eine Beta ist das schon ein sehr guter Start. Ja, also auf jeden Fall. Also die Metro-Oberfläche war wirklich eigentlich durchgängig super flüssig. Also das hat mich wirklich positiv überrascht. Ja, und da muss man natürlich auch zu sagen, gerade im Tablet-Bereich, du hast jetzt ein Atom gesagt, das ist ja eigentlich nicht für solche, sagen wir mal, schwachen Prozessoren ausgelegt. Microsoft hat ja da viel, viel höhere Anforderungen. Das stimmt. Und dass das darauf flüssig läuft, zeigt ja auch, dass da wahrscheinlich eine gute Basis dann hinter liegt, zumindest hinter Metro und ja, vor allem, das ist ja so ein, ich weiß nicht, 3, 4 Jahre alter Prozessor. Also das ist schon ordentlich. Ich kann mir dann gut durchaus vorstellen, dass alle Geräte, die jetzt mit Windows 7 laufen, also wo Windows 7 vernünftig läuft, dass da Windows 8 auch keine Probleme machen würde. Ja, haben sie ja auch gesagt. Also alles, wo Windows 7 einigermaßen lief, wird Windows 8 mindestens genauso gut laufen, wenn nicht sogar besser. Ja, das ist doch nett. Ja, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde, glaube ich, oder mehr sogar über Windows 8 gequatscht. Was ist denn jetzt so dein Fazit von Windows 8? Was ist das so? Also bei mir ist es zumindest gemischt, sage ich jetzt mal so als schon voraus. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist es auch ein bisschen gemischt. Also die Metro-Oberfläche macht schon Sinn für die Tablets. Also es ist ein etwas anderes Konzept als bei der Konkurrenz, aber es lässt sich gut bedienen. Also ich fand das jetzt nicht irgendwie großartig kompliziert. Aber auf dem Desktop, ich weiß nicht, ob sie das wirklich in der finalen Version die Metro-Oberfläche in der Desktop-Variante mitliefern werden als Standardeinstellung. Also Sie haben es zumindest vor. Ob das gut geht, naja. Ja, also ich, wenn, das war jetzt alles, ja, von dem Fazit. Nee, das war noch nicht alles. Das war noch nicht alles. Okay, dann machen wir weiter. Natürlich der Windows Store. Also quasi der Paketmanager. Nenn ich oder mal. Der, ja. Also das wurde aber auch wirklich Zeit, dass es irgendwie so eine zentrale Anlaufstelle gibt, wo man sich Apps kaufen und installieren kann. Und ohne großen Aufwand wieder deinstallieren kann. Ich hoffe mal, dass die Deinstallationsroutine jetzt so standardisiert ist, dass da nicht so viel Müll übrig bleibt, wie bei manchen anderen Apps. Aber da muss man auch ganz ehrlich die jeweiligen Hersteller auch ein bisschen ankreiden, die da so ich sag mal, unsauber arbeiten und nicht unbedingt jetzt Microsoft. Ja. Ja, aber es wäre natürlich, wenn jetzt Microsoft den App Store bereithält, dann sind natürlich Installation und Deinstallation vorgeschrieben für die Hersteller. Ja, genau. Das heißt, die können da nichts dran machen. Es sollte normalerweise dann sauber laufen. Mhm. Ja. Ja, das ganze System läuft gut in der Beta. Die haben vielleicht gar nicht den Task Manager erwähnt. Der wurde ja auch so ein bisschen erneuert. Ja. Finde ich auch super schick gemacht. Man sieht sogar farbig die, die Prozessor oder sagen wir mal die Anwendungen, die viel RAM oder Prozessorlast verursachen, werden farbig hervorgehoben. Also für mich eigentlich positiv, bis auf die Metro-Oberfläche auf dem Desktop. Das ist eigentlich so das einzige Haar in der Suppe. Ja. Das ist das Hauptfeature, ja. Ja. Ja, wenn, also ich sehe es auch so gemischt. Also ich finde auch für den Tablet durchaus sinnvoll, die Metro-Oberfläche. Aber wenn es um den Desktop geht, dann wünsche ich mir also was anderes. Da wünsche ich mir keine Metro-Oberfläche. Und da finde ich halt interessant, dass es tatsächlich Microsoft tatsächlich wagen wird, wahrscheinlich dann die Metro-Oberfläche auf den Desktop zu packen. Und da halte ich die komplett für Fehler. Ja, das befürchte ich halt auch. Ja, ich halte die komplett für fehl am Platz, weil das ist einfach ein Bedienkonzept, das nicht für Tastatur und Maus gedacht ist. Das ist gerade so ein bisschen rumgehackt und so gerade angepasst, dass es halt gerade mit Tastatur und Maus bedienbar ist irgendwie, aber man muss sich schon stark anstrengen. Und ich kenne es ja schon als Linux-Nutzer, den Umstieg von GNOME 2 auf 3 oder auf Unity. Da geht man, geht man einen besseren Weg, weil da versucht man eine Desktop-Oberfläche auch für Tablets nutzbar zu machen. Und hier, was Microsoft mit der Metro-Oberfläche versucht, ist einfach neben dem Standard-Desktop auch noch eine Touchscreen-Oberfläche einfach auf den Desktop zu hauen. Ja. Und das kommt also komplett von einer anderen Welt, weil das ist halt wie eben die Windows Phone 7 Geschichte. Einfach auf den Desktop geklatscht im Grunde genommen und ein bisschen ein paar Anpassungen gemacht, damit das auch mit Tastatur und Maus bedienbar ist. Und das halte ich für schlecht. Auch die Integration allgemein klassische Desktop-Anwendung und Metro ist nicht gegeben. Das heißt, man fühlt sich wie, als ob man zwei Desktops hat. Einfach einen klassischen Desktop, den man gewohnt ist zu bedienen, der kastriert wurde um das Startmenü und dann den Metro-Desktop, der komplett anders funktioniert. Was ich gut finde, sind halt die Sachen, die den klassischen Desktop im Explorer geändert haben, mit der Ribbon-Oberfläche, das finde ich gut gemacht, für Einsteiger sehr schön. Auch die ganzen, was du jetzt angesprochen hast, also Systemmonitor oder Taskmanager und auch die ganzen Animationen, auch im Explorer, wenn du Dateien kopierst, dann kannst du jetzt Details anzeigen lassen, dann zeigt er dir so ein Graph an, ähnlich wie bei KDE 4 oder sowas, wie jetzt der Kopiervorgang aussieht und auch sekundengenau, wie viele Mbits pro Sekunde da jetzt kopiert werden. Das, was mir bei Metro nicht gefallen hat, ist, glaube ich, und was ich auf dem Desktop nicht für gut finde, sind Applikationen im Vollbild laufen zu lassen. Der Desktop ist so leistungsstark, dass er im Grunde genommen mehrere Applikationen, 4, 5 Fenster nebeneinander ohne Probleme vertragen kann. Sogar viel, viel mehr. Auf dem Linux bin ich gewohnt, halt mit virtuellen Arbeitsflächen dann noch mehr Fenster gleichzeitig laufen zu lassen. Und das ist halt bei dem Metro-Desktop so nicht möglich. Es gibt auch keinen Exposé-Effekt oder sowas, was ich mir da vielleicht gewünscht hätte, um dann halt zu sehen, wie viele Programme man jetzt laufen hat oder so, sondern man hat halt eben nur diese klassische Taskleiste. Und also insgesamt würde ich sagen, dass ich Metro komplett für verfehlt halte auf dem Desktop. Und ich habe noch einen lustigen Soundschnipsel am Ende, weil ich habe ja erwähnt, ich habe es meiner Schwester zum Testen gegeben und die hat, glaube ich, den besten Satz dazu gesagt, als sie Metro gesehen hat, nämlich: Ist das dumm oder ist das dumm? Ja. Also Metro auf dem Desktop ist einfach ein Fail. Das ist richtig, das ist sogar noch, ich würde sogar sagen, ist ein noch größerer Fail als das, was einige als GNOME 3 Fail oder Unity Fail bezeichnen. Da ist halt mit dem ist er noch größerer Fail, ja, was jetzt Microsoft da betreibt. Ja, okay, jetzt haben wir, glaube ich, genug zu Windows 8 erzählt und ich glaube, wir sollten dann so langsam mal zu einem weiteren Thema kommen, weil ich glaube, die Folge wird jetzt doppelt so lang, deshalb mache ich Doppelfolge. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir also jetzt von einer Beta zur nächsten, denn es gab jetzt auch noch ein weiteres Betriebssystem, nämlich aus der Konkurrenz von Canonical, Ubuntu 12.04, das in der Beta 1 erschienen ist. Und wir beide haben uns das dann auch wieder mal angeschaut, auch wieder mal in der virtuellen Maschine. Ich habe es schon seit der Alpha laufen. Und du hast es jetzt auch bei dir, glaube ich, installiert auf dem Laptop oder nur in der Virtual Maschine? In der Virtual Maschine, ja. Und ja, wie war so dein Ersteindruck von Ubuntu 12.04? Ja, als ich das gestartet habe, erstmal, ja, wie 1.10, ne? 11.10. Ja, nee, also das Problem war, ich hatte nur den 2D-Unity-Desktop oder ja, der lief im 2D-Modus. Das heißt, ja. Ich habe dieses neue HUD gar nicht gesehen und ja, es sah im Grunde fast gleich aus. Ja, da sprichst du ja auch schon was an. Also tatsächlich, es sieht halt, man hat an Unity von der Oberfläche her nicht so viel dran gemacht. Wenn der Desktop startet, dann sieht das halt genauso aus wie vorher. Aber du hast ja jetzt schon die HUD angesprochen. Das ist halt so ein neues Feature, was eingeführt worden ist. So ein Ersatz für halt das Menüsystem im Grunde genommen, wo man einfach eintippen kann, was man jetzt gerade machen möchte in irgendeinem Programm, und das durchsucht dann alle Menüeinträge in dem Programm und zeigt die dann halt an in der Vorschlagsliste, und dann kann man mit Enter einfach, also sowas wie ein Quick Launch oder wie die Suche bei Windows oder sowas, nur halt eben für Menüeinträge. Genau. Ja, und du hast das gerade erwähnt, man musste Unity 3D laufen lassen, damit man die HUD angezeigt bekommt. Mittlerweile gibt es jetzt ein Update, das läuft jetzt auch mit Unity 2D. Ich fand das so, ich habe die HUD ja auch so ein bisschen angetestet, ich fand es so ein bisschen, naja, es hat nicht bei allen Programmen funktioniert. Ich glaube, das hast du auch gemerkt, also oder? Also bei mir hat es, glaube ich, noch nicht mal bei einem Programm richtig funktioniert. Oder ich habe die falsche Programme getestet, das kann natürlich auch sein. Ich habe natürlich direkt das Terminal getestet. Und da hat es natürlich wunderbar funktioniert, weil da gibt es halt nur 2, 3 Programmeinträge im Menü. Im Dateimanager funktioniert es auch gut. Also ich habe die neue Funktion im Dateimanager, da gibt es ja eine neue Funktion, wenn man Sachen in Papierkorb wirft oder sowas, dann gibt es jetzt unter Bearbeiten den Punkt rückgängig. Ich höre gerade Flugzeug vorbeifliegen. Ich hoffe, das ist nicht die GSG 9, die mich hier abholen kommt oder so. auf jeden Fall, also da gibt es halt diese Möglichkeit, Sachen wieder rückgängig zu machen, auch eine sehr gute Funktion im Nautilus-Dateimanager, und die konnte man tatsächlich auch mit der HUD erreichen. Also das hat wunderbar funktioniert. Was halt Probleme macht, sind so Anwendungen, die standardmäßig auch nicht standardkonform geschrieben sind. OpenOffice bzw. LibreOffice oder auch Firefox, da gab es so ein bisschen kleinere Problemchen, dass auch die Untermenüeinträge gar nicht angezeigt wurden, wenn man danach gesucht hat. Und wo es auch noch Probleme gibt, ich weiß nicht, ob du das mal versucht hast, im Firefox oder in Programmen, die Tabs haben, da verwenden wir zwei zumindest immer den Begriff Tab. Zu Deutsch oder in der Übersetzung, die Ubuntu da verwendet, heißt das Reiter. Und da musste man tatsächlich in dem HUD dann Reiter eingeben, also neuer Reiter oder sowas, damit tatsächlich das auch gefunden worden ist. Also da müsste man eventuell mit den Regeln so ein bisschen was mehr machen, dass dann auch Leute dann, wenn sie da sagen, neuer Tab öffnen oder sowas, dass dann auch dieser Menüeintrag gefunden wird, auch wenn er jetzt Reiter heißt. Ja, also man müsste schon sehr viele, wie heißt das Wort jetzt, so ein Alias, also so ein Synonym für ein Wort, da müsste ja wahrscheinlich mindestens 3 Stück oder so hinter einem Wort stehen, damit das für alle richtig funktioniert. Genau. So wie sie es erwarten. Ja. Ja, was mir dann auch aufgefallen ist bei Unity, also Unity selber ist stabiler geworden. Also ich hatte vorher immer das Problem, dass tatsächlich, wenn ich da 3, 4 Fenster angeklickt habe und in der virtuellen Maschine vielleicht dann auch die Effekte, es gibt ja immer noch diesen Desktop-Effekt, wo man sich so eine Übersicht von allen 4 Desktops, die ausgeliefert wird, verschaffen kann. Wenn man da ein paar Fenster offen hat, hatte ich beim alten Unity immer ein paar Abstürze gehabt. Das hat sich jetzt behoben, also da ist man deutlich stabiler geworden, auch ein bisschen was deutlich, es wirkt ein bisschen was flüssiger, kann jetzt auch an VirtualBox liegen, was jetzt bessere Guest Editions hat, aber ich glaube, das liegt an Unity, es ist stabiler geworden, es ist ausgereifter geworden, das heißt in dem Startmenü oder in der Dock links gibt es jetzt, wenn man halt mit einem Rechtsklick auf die Symbole klickt, gibt es halt jetzt mehr Quicklists, so nennen sich diese Rechtsklick-Kontextmenü-Einträge. So gibt es jetzt für den Musikplayer zum Beispiel die Möglichkeit, vorwärts, rückwärts und sowas alles zu springen. Das ist jetzt damit eingebaut, wenn der halt läuft, der Musikplayer wird es angezeigt. Das ist gut gemacht. Dann ist mir aufgefallen, dass auch jetzt in Sachen Dateimanager, dass jetzt da auch die Favoriten in der Quicklist abgelegt werden, also Downloads, Ordner, da kannst du direkt dann zum Downloads-Ordner springen. Es gibt jetzt bei jedem Eintrag, ich weiß nicht, ob es das vorher auch schon gab, die Möglichkeit, ein neues Fenster, eine neue Instanz zu starten zu der Anwendung. Das war ja vorher nur mit dem Mittelmausklick, glaube ich, möglich auf diesem Dock und das war so ein bisschen verwirrend, da haben viele Leute nachgefragt. Ist jetzt auch mit dem Rechtsklick möglich, das auszuführen. Und dann ist mir aufgefallen, Systemeinstellungen. Ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt, der wurde, also es wurde komplett irgendwie angepasst. Es ist natürlich jetzt, glaube ich, auch von GNOME 3.4 übernommen worden, so ein bisschen, wirkt alles so ein bisschen mehr aufgeräumter. Das heißt, die Kategorien, persönliche Einstellungen, Systemeinstellungen und ich glaube, Interneteinstellungen oder Hardwareeinstellungen sind jetzt optisch besser getrennt voneinander, auch mit Symbolen. Und die Symbole allgemein für die Einstellungen sind ein bisschen klarer geworden. Man hat an der Übersetzung gefeilt, da hat mich das so ein bisschen gewundert, dass einige Eintragungen anders lauten, anders heißen, als man das, also ich bin ja auch Fedora-User, da habe ich auch die neueste GNOME-Version, da heißt es einfach anders. Man hat also daran ein bisschen gearbeitet und was mir aufgefallen ist, ist ein neuer Eintrag in den Systemeinstellungen, das nennt sich, oder der nennt sich Privacy, wurde noch nicht lokalisiert, also Privatsphären-Einstellungen. Und da ist das Geile, da kann man mit einem Klick einfach sagen, okay, ich möchte jetzt keine Logdateien, keine Bookmarks, keine Cookies, nichts mehr speichern. Und das kann man halt mit einem Klick einfach auf so einen, ja, auf so einen kleinen Umschalter einfach einschalten, dass dann nichts mehr gespeichert wird. Oder man kann das sehr fein einstellen für jede Anwendung, also für, sagen wir mal, ich möchte jetzt keine Chats, keine Chatlogs speichern, kann ich das einstellen. Das wird dann für die Standardanwendungen übernommen. Aber man kann auch weitere Anwendungen, die das jetzt unterstützen, dann da hinzufügen. Und man kann sogar ganze Ordner da hinzufügen, die halt ausgenommen werden von einer History, von einer Suchhistory im Grunde genommen. Wie das jetzt so im Einzelnen funktioniert, ist halt noch eine Beta, da müssen wir mal schauen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus Sinn macht, dass wenn ich jetzt nicht Empathy benutze als Instant Messaging Programm, sondern Pidgin, dass er dann auch, dass ich dann da sagen kann, okay, der und der Ordner, wo jetzt die Chatlogs von Pidgin gespeichert werden, sollen ausgeschlossen werden, sollen nicht mitgespeichert werden, dass er die dann auch leert. Da bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Ja, hast du mal drauf geachtet, ob es denn möglich ist, sagen wir mal, die Logs nur für heute oder der letzten Stunde zu löschen, ob sowas möglich ist? Nein, das ist, so wie ich das gesehen habe, nicht möglich, sondern du kannst einfach nur sagen, ich möchte das Logging ausschalten für den und den Ordner, dann wird dann halt da nicht mitgeloggt oder der und der Ordner wird halt, ich glaube, ich habe es selber noch nicht getestet jetzt, was Ordner angeht, ich habe es nur mit Programmen und Chatlog mal kurz getestet. Ich hoffe, dass das dann so abläuft, dass dieser Ordner dann eventuell als TempFS oder sowas, also als virtuelles RAM-Laufwerk gemountet wird und dann, wenn man das Programm schließt, dann wird dieses RAM-Laufwerk auch einfach geschlossen und damit werden ja alle Dateien in dem RAM-Laufwerk auch gelöscht. So hoffe ich jedenfalls, so könnte man das durchaus implementieren, dass das da auch so implementiert ist. Ansonsten, was Anwendungen angeht, glaube ich, müssen die Anwendungen auch irgendwie speziell angepasst werden, damit eben, oder es muss zumindest dem Programm, dem Privacy-Programm bewusst sein, wo jetzt die Logdateien einer bestimmten Anwendung liegen. Weil die sind ja leider auch nicht irgendwie standardisiert, sondern jeder benutzt seinen eigenen Ordner im Grunde genommen, wo er die Logs speichert. Das ist mir aufgefallen, ja. Systemeinstellungen also, da gibt es noch ja nicht großartig was Neues in den Multimonitor-Einstellungen. Wenn du also mehrere Monitore betreibst, hast du jetzt die Möglichkeit, da passt sich Unity einfach besser an. Das heißt, es streckt sich oder du hast die Möglichkeit, zwei Bildschirme tatsächlich dann auch getrennt voneinander zu behandeln. Das heißt, Unity auf einem Desktop und der andere Desktop ist Unity frei. Also das ist äußerst besser geworden als vorher. Und knüpft damit so selbst an die billigsten Fenstermanager, die dann, oder an die kleinsten Fenstermanager, die die Funktion auch eben bereithalten. Was mir aufgefallen ist, ist, dass jetzt Unity selber die Oberfläche ein bisschen mehr konfigurierbar ist. Das heißt, in den Systemeinstellungen, wenn du unter Aussehen, auf Aussehen klickst, kriegst du jetzt nicht nur die Möglichkeit, den Bildschirmhintergrund einzustellen, sondern du hast darunter auch die Möglichkeit, das Desktop-Theme einzustellen. Ich glaube, das war schon bei der Vorgängerversion möglich, aber darunter befindet sich jetzt ein Regler, wo du die Icon-Größe für die Icons in dem Dock einstellen kannst. Aha. Da ist standardmäßig 48 Pixel eingestellt, du kannst es aber hochdrehen bis auf 64 Pixel. Das ist schon relativ groß, aber ich kann mir vorstellen, bei Leuten mit sehr großen Auflösungen macht das dann durchaus Sinn, dass man das vielleicht ein bisschen größer stellt. Und du hast dann auch noch einen erweiterten Tab und da kannst du einstellen, ob diese Dock standardmäßig ausgeblendet werden soll oder nicht. Und wie du die einblenden lassen möchtest. Gibt es zwei Methoden. Einfach du gehst an den Bildschirmrand links, dann soll es eingeblendet werden. Oder du gehst links nach oben, dann soll es erst eingeblendet werden. Also links oben in die Ecke. Das kann man also einstellen. Finde ich durchaus etwas gelungener, weil mich hat so ein bisschen gestört. Ist zwar sinnvoll, wenn man den Firefox zum Beispiel im Vollbild schaltet, dass dann das Dock links verschwindet. Das war bei der Vorgängerversion so. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute sich dann gewundert haben, verdammt, wo ist jetzt mein Dock? Und das war ja auch eines der Gründe, weshalb Canonical gesagt hat, okay, Leute hat das eher verwirrt, deshalb lassen wir das Dock jetzt eingeblendet und der Firefox maximiert sich dann maximal halt bis zu dem Dock nur. Und das kann man ein- und ausstellen, wie gesagt. Und ja, ich finde das durchaus gelungen. Was mir dann noch aufgefallen ist, glaube ich, in Systemeinstellungen war nichts Neues. Ist dir irgendwas aufgefallen, was spontan jetzt da neu war in den Systemeinstellungen oder? Ja, ich bin ja jetzt nicht so der Power-User. Da konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unterscheiden, was neu war und nicht bei Ubuntu 12.4. Dafür nutze ich es zu wenig. Aha. Hast du das Dash ausprobiert, also diesen Ubuntu-Button oben links? Hast du den mal angeklickt? Da ist jetzt auch was Neues dazugekommen. Ubuntu-Button oben links? Nee. Da sagt mir jetzt erstmal nichts. Wenn du nämlich da drauf klickst, dann öffnet sich ja sowas wie eine Touchscreen-Oberfläche, was damals war es das so. Da hast du riesengroße Buttons gehabt, so ich glaube 6 Stück und da konntest du halt draufklicken. Das hat sich jetzt angepasst, da, wenn du jetzt da auf diesen Ubuntu-Button oben links draufklickst, also in der Dock oben links, da hast du dann jetzt die zuletzt genutzten Dateien oder Programme werden da angezeigt. Ach so, ja klar, jetzt weiß ich, wovon du redest. Ja, das Programm nennt sich Dash. Also ja, nennt sich das, ich kannte das den Programm. Namen nicht. Ja, und ja, das ist ja so auch so ein Schnellstarter für Programme und für Dateien und so weiter. Und ich finde es sinnvoll, dass jetzt zumindest, wenn man da draufklickt oder die Super-Taste, also die Windows-Taste drückt, ja, dass dann da halt eben die zuletzt gestarteten Dokumente angezeigt werden. Unter Dokumenten befinden sich nicht nur Textdokumente oder Tabellen, sondern auch Videos oder Audiodateien. Das heißt, es gibt ja auch diese Unity Lenses, so nennen sich das. Das sind die Kategorien für diese Dash. Das heißt, du kriegst ja bei der Dash, wenn du die aufrufst, unten verschiedene Kategorien als Symbole angezeigt. Da hast du ja eine Kategorie Applications oder Programme und da kriegst du halt die Programme angezeigt. Mhm. Das ist halt, da hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Da kriegst du halt immer noch die Programme, die installierten Programme angezeigt, kannst die filtern nach Kategorien, also Büroprogramme, Multimedia-Programme oder so andere. Du kannst auch sagen, ich möchte Büroprogramme und Multimedia-Programme angezeigt bekommen. Das kannst also Filter miteinander kombinieren. Das klappt wunderbar und du kriegst dann die installierten Anwendungen angezeigt, aber du kriegst auch Programmempfehlungen, also Programme, die nicht installiert sind, aber die empfohlen werden, die du installieren kannst von den Kategorien, die du ausgewählt hast. Das gab es ja schon beim Vorgänger, das finde ich immer noch gut. Und wenn du dann halt auf ein Programm klickst, zum Beispiel irgendein Konverter oder sowas, WinFF draufklickst, dann öffnet sich das Ubuntu Software Center und startet dann direkt die Übersichtsseite dieser Applikation. Das Software Center startet noch ein bisschen was langsam und das ist noch so ein bisschen Knackpunkt, wo man dran arbeiten muss. Also ich würde mir wünschen, dass das, wenn das in der Dash schon integriert ist, dass wenn man draufklickt, dass dann zumindest wenn das Fenster gestartet wird, dann auch automatisch diese Übersichtsseite angezeigt wird. Das ist noch ein bisschen was langsam, das müssen sie also noch was optimieren. Ja, vielleicht noch eine andere Kleinigkeit zum Software Center, was mir aufgefallen ist. Ja, viele Programme, die da aufgelistet sind, haben eigentlich gar keine Beschreibung, auch kein, ja, so ein Screenshot ist mir aufgefallen. Ja? Ja. Also ich habe jetzt die Programme, die empfohlen wurden und die eine hohe Wertung haben. Wenn du da drauf klickst, dann wird da so ein Screenshot angezeigt. Und es gibt auch Bewertungen. Und also eine Beschreibung ist in jedem Fall da, habe ich immer gesehen, jedenfalls. Ja, entweder habe ich die richtigen Programme rausgepickt oder. Wahrscheinlich die falschen Programme rausgepickt, Ja, das aber kann sein. nee, ist mir irgendwie so aufgefallen, dass ich habe so mindestens 5 Stück geöffnet und alle hatten keinen Screenshot und höchstens vielleicht so eine Zeile als Beschreibung und dann auch noch auf Englisch. Aha. Ja, weil das mit dem Englisch, das ist mir aufgefallen. Nee, bei mir war es eigentlich anders, weil bei mir hat er es auf Deutsch angezeigt und hatte dann oben in der rechten in der Ecke, hat er mir gesagt, oder was unten, rechts in der Ecke, hat er mir gesagt, auf jeden Fall in so einer kleinen Leiste, wie man es halt bei Chromium oder Firefox gewohnt ist, hier bla bla bla, irgendwie auf Deutsch wurden keine Einträge gefunden, wollen Sie jetzt umschalten? Also da konntest du eine andere Sprache auswählen oder beliebige Sprache, dann wurden mir Rezensionen, also Empfehlungen oder Kommentare zu dem Programm halt in anderen Ja. Sprachen angezeigt. Das hat relativ gut geklappt. Also das mit den Bewertungen fand ich auch gut. Das gab es ja auch schon bei der letzten Version. Das haben sie also, da haben sie nicht mehr viel dran gearbeitet, so wie ich finde. Es ist nur, glaube ich, das mit der Sprache hinzugekommen. Und vielleicht noch eine andere Kleinigkeit. Man kann sich ja installierte, ja, es sind Pakete ja eigentlich. Ja. Ich fände es aber sinnvoller für so einen normalen User, dass einfach nur installierte Programme angezeigt werden. Weil das macht das so ein bisschen, ich sag mal, komplizierter, wenn er jetzt steht, lib XYZ in der Version so und so. Steht das da tatsächlich bei dir? Ja? Ah, ja, das ist interessant, weil ich habe letztens noch einen Bug-Report gelesen, wo einer gesagt hat, ja, es werden mir nur Applikationen angezeigt, aber keine Bibliotheken. Das heißt, vielleicht hat man das jetzt eingeführt. Ich weiß, dass zum Beispiel, ich habe eine Applikation zum Testen per E-Mail bekommen und die wurde per Unity Software Center installiert und ich habe dann in dem Software Center unter installiert geschaut und da wurde das Programm gar nicht aufgelistet. Das heißt, ich glaube, die haben da irgendeinen Filter schon drin, aber der scheint anscheinend nicht so gut zu funktionieren, was jetzt die Applikationserkennung angeht. Ah, ich glaube, ich teste das gerade nebenbei und ich glaube, da ist auch so ein Bug, weil jetzt, wenn ich auf die installierten Programme gehe, werden mir Kategorien angezeigt und die installierten Programme. Ja. Also irgendwie ist da noch ein bisschen was. Ja, bei mir wurden nur die Kategorien angezeigt und ich konnte dann eine Kategorie anklicken und sah dann die Programme, die zu der Kategorie gehörten. Und deshalb Genau, ging sehe ich. ich jetzt auch. Das war Ja. komisch. Ja, vielleicht hat das irgendein Update jetzt bei dir auch Ja, bereinigt. das kann sein, ja. Auf jeden Fall, da werden dann auch nur Applikationen angezeigt und keine Bibliotheken, soweit ich weiß. Ja, aber ich finde, optisch hätten die das so ein bisschen besser machen können Ja. in der Auflistung, weil das ist einfach so eine billige Liste. Also. Das ist so eine billige Liste. Das habe Ja. ich auch gedacht. Das ist ja auch das, was passiert, wenn du siehst ja wenn das Software Center startet, dann siehst du ja diese tolle HTML-Oberfläche im Grunde genommen mit diesen Icons und den Kategorien und so weiter. Klickst du auf eine Kategorie, kommt einfach so eine billige Liste von Anwendungen. Das stimmt. Also das ist, wenn dann muss das einheitlich sein und ein bisschen was besser. Also es sieht ja auch so ein bisschen nach iTunes-mäßig, iTunes Music Store und iTunes Store aus. Wenn, dann sollte man das dann auch genauso konsequent durchführen. Das stimmt. Und es gibt ja vor allen Dingen, es gibt ja auch von den chinesischen Herstellern gab es ja auch so ein Software Center, der hat quasi das Backend benutzt und hat dann darauf so eine HTML-Oberfläche und so ein richtiges Software Center aufgebaut. Und die haben es richtig gemacht. Also da ist es alles wunderschön integriert und sieht halt besser aus. Und ich glaube, da muss sich Canonical so ein bisschen, das muss sich Canonical so ein bisschen anschauen und vielleicht arbeiten sie dann auch mit diesen Entwicklern da zusammen, um das dann vielleicht auch in das Software Center zu integrieren. Aber das ist da deutlich besser gemacht. Kann man auch nachinstallieren. Ich glaube, es gibt auch für die 1204er dieses Software Center da zum Nachinstallieren. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, wo wir gerade noch bei der Dash waren, neben den Applikationen gibt es jetzt auch eine Videolinse, die einem ermöglicht, dann auch zum Beispiel mit Filtern an auf YouTube zu suchen, auf Vimeo oder auf irgendwelchen anderen Diensten, die es halt eben, Cloud-Dienste, die es halt gibt. Ich glaube auch sogar hier Facebook-Videos oder sowas können durchsucht werden und Flickr, da gibt es ja auch Videos mittlerweile, da können auch solche Sachen durchsucht werden, die werden dann auch einem angezeigt. Man kann dann Im Linksklick öffnet sich dann auch, je nachdem, der Firefox entweder geht dann auf diese Webseite oder, und das finde ich auch sehr gut, ich weiß aber nicht, ob das nicht wieder rausfliegt. Das gab es zumindest eine Zeit lang. Ich habe es jetzt bei mir installiert gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Standard ist. Gibt es eine Möglichkeit, da wird eben dieses YouTube-Video angezeigt. Man klickt drauf und eröffnet es im nativen Totem-Videoplayer einfach. Und man muss halt nicht auf die Webseite gehen. Man muss kein Flash installiert haben. Halte ich für sehr sinnvoll, weil ja Ubuntu nicht nur auf x86-PCs laufen soll, sondern auch auf ARM-PCs. Und auf ARM-PCs gibt es meistens keinen Flash-Player. Das stimmt. Ja. Dann ist mir aufgefallen, es gibt, die Musiklinse ist immer noch da, aber sie ist jetzt so angepasst, dass sie jetzt auch mit dem Rhythmbox zusammenarbeitet. Das heißt, man hat Benchy, den Musikplayer, den man vorher benutzt hat, rausgeworfen, eben wegen dieser ARM-Geschichte, weil halt das auf ARM-System nicht so gut läuft. Die Mono-Sachen auf ARM stürzen alle ab irgendwie. Deshalb hat man gesagt, okay, schmeißt man Mono runter komplett von der Standard. Vom Standard-Installationsmedium und liefert das halt so aus mit Rhythmbox. Hat man ja auch eine gute Alternative. Kann zwar keine Videos abspielen, aber man hat den Music Store, den Ubuntu One Music Store auch wieder mit eingebaut als Plugin. Da musste man nicht viel machen. Funktioniert auch wunderbar. Ja, also so insgesamt bin ich dann doch schon, würde ich mal sagen, also bin ja doch durchaus positiver. Was jetzt Unity angeht, habe ich einen positiveren Eindruck von der Version jetzt, die in 12.04 in der Beta 1 jetzt zu finden ist, als das, was bei 11.04 und 11.10 zu sehen war. Und vor allen Dingen, weil es stabiler geworden ist. Also es läuft stabiler, man kann ein bisschen was mehr konfigurieren. Ich würde mir immer noch ein bisschen was mehr wünschen an Konfigurierbarkeit. Also zum Beispiel, dass man das Dock auch rechts anordnen kann oder nach unten anordnen kann. Und vielleicht auch in der Größe vielleicht ein bisschen was verändern kann, also jetzt in der, also dass man es zusammenstauchen kann so ein bisschen. Das hätte ich mir doch schon gewünscht, aber ansonsten bin ich dann doch schon, würde ich sagen, die sind auf dem richtigen Weg, was jetzt Stabilität angeht und was soll ja jetzt 5 Jahre lang supported werden, diese 12.04er Version. Und das ist so mein erster Eindruck. Was sagst du denn? Ja, ich bin ja eher so ein Frischling, was diese Leiste angeht. Mhm. Sie ja nicht wirklich genutzt, aber ich muss sagen, es ist, man kann es benutzen. Ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt an die Leiste. Nur, ich glaube, es ist immer noch so, oder, dass neue Anwendungen direkt in die Leiste kommen und die dann aber relativ schnell voll wird, oder? Nee, das ist nicht so. Also neue Anwendungen, ist wenn du die installierst, so. Die kommen nicht in die Leiste, ne? Ah ja, okay, gut. Das Einzige, was in die Leiste kommt, sind halt gestartete Anwendungen. Also wenn es, weil es ja so ein Taskleisten und Schnellstart, also sowas wie OS 10 Dock im Grunde genommen sowas ist. Das heißt, da muss man halt, wenn man viele Applikationen offen hat, ist das Dock relativ schnell voll. Aber man kann halt in dem Dock hin und her scrollen. Ja. Ja, was ich wirklich für sinnvoll halte, ist halt dieses neue HUD. Mhm. Was, denke ich mal, bei besonders komplexen Programmen oder Programmen, die halt ganz, ganz viele Untermenüs und da nochmal Untermenüs haben, nehmen wir mal GIMP oder LibreOffice als Beispiel, ja. Da ist man, denke ich mal, wenn man nicht unbedingt weiß, wo es sich jetzt befindet, und aber weiß, wie es ungefähr heißt, dann den Schärfefilter XY oder das Template oder die Tabelle ganz schnell finden kann über das HUD. Voraussetzung, es wird gut umgesetzt. Ja, das ist halt das Problem momentan, ne? Ja, weil momentan ist es ja wirklich noch so, ich habe jetzt zum Beispiel in den Systemeinstellungen das HUD ausprobiert, habe da mal nach Helligkeit gesucht, weil es ist ja, ich glaube, das zweite Icon, da steht da irgendwas mit Helligkeit und er findet es einfach nicht. Er hat mir dann Audioeinstellungen vorgeschlagen. Ja. Also da ist auf jeden Fall noch deutliches Optimierungspotenzial und Bedarf. Ja, ich finde auch so ein bisschen, das HUD ist doch zu früh reingekommen jetzt. Ich kann es verstehen, dass man es reinhaben möchte, weil man es dann über 5 Jahre lang dann weiter supporten möchte und man ein cooles neues Feature irgendwie vorstellen kann. Aber es ist noch nicht so richtig ausgereift. Es gibt Probleme mit der Lokalisierung auch noch. Da müssen noch ein paar Aliase irgendwie reinkommen. Und also ich kann mir vorstellen, dass das, ich hätte anstelle von Canonical das weiterentwickelt im Hintergrund, aber es nicht in die 12.04 reingeworfen, dann später noch, weil sie ja auch vorhaben, Spracherkennung damit zu integrieren. Und dann wäre es ein richtig geiles Feature, weil dann hast du ja auch die Möglichkeit, das Ganze auch als Accessibility-Feature, als Barrierefreiheits-Feature im Grunde genommen mitzunutzen, wo du dann halt die Möglichkeit hast, einfach zu sagen, okay, die Leute, die jetzt auf dem Display vielleicht nichts sehen, können dann die Programme dann trotzdem steuern, indem sie einfach per Spracheingabe eine Taste drücken, einfach per Spracheingabe einfach sagen, was sie machen wollen. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Aber das muss halt noch weiter ausgefeilt werden, weiter ausgereift werden. Und ich glaube, da hat Canonical sich so ein bisschen auch übernommen, weil Lokalisierung gerade hier bei Kyrillisch oder bei chinesischen Sachen, glaube ich, ist ein bisschen was schwierig, das da in die HUD einzugeben und dann natürlich auch die richtigen Menüeinträge dann anzeigen zu lassen. Und natürlich, man hat sich ja auch wieder ein bisschen Arbeit aufgebrummt, dadurch, dass ja auch dann Anwendungen angepasst werden müssen. Also LibreOffice zum Beispiel, Firefox braucht ein extra Plugin oder das Plugin muss erweitert werden. Und auch bei LibreOffice muss ja irgendwie ein Plugin installiert werden oder ein bisschen was so rumgehackt werden, dass die HUD die Möglichkeit hat, überhaupt die Menüs durchzuforsten und dann auch einzuscannen im Grunde genommen. Und das muss einfach gemacht werden und das ist halt viel, viel Arbeit und man muss alle Programme testen, ob die funktionieren oder nicht. Also, naja, ich finde, man hat sich so ein bisschen übernommen bei Canonical, weil es ja schon mit dem Global-Menü, also mit dem globalen Menü ja schon viele Änderungen gab bei den Programmen, wo viele Programme angepasst werden mussten, damit eben das globale Menü vernünftig funktioniert, dass die das globale Menü benutzen können. Wo ich gerade beim globalen Menü bin, da ist mir auch eine Änderung aufgefallen, die ja auch viele Kritiker erwähnt haben. Wenn man ein Programm aufruft, dann kriegt man das globale Menü nicht zu sehen. Also man kriegt die Menüeinträge nicht zu sehen, sondern musste immer mit der Maus oben erstmal rein, dann hat man die Menüeinträge gesehen. Und gerade bei neuen Benutzern könnte das so ein bisschen verwirrend sein, weil sie die Menüeinträge einfach nicht finden, weil ja, das hat mich auch ausgeblendet sind. bei dem neuen versucht man es jetzt so zu regeln, dass wenn man ein Programm startet, dass dann für die ersten 5-6 Sekunden oben das Menü angezeigt wird und dann langsam ausfadet. Und dann erst, wenn man halt wieder mit der Maus nach oben geht, kriegt man die Menüeinträge zu sehen. Damit versucht man sicherlich dann die Leute, die die Menüeinträge nicht gesehen haben, dazu zu bringen, dann, da ist ein Menü, zu sagen. Aber ich glaube, das funktioniert noch nicht so richtig, weil der Fokus ja eigentlich auf dem offenen Fenster liegt, oder? Ja, ich glaube, keiner guckt oben links in die Ecke, ob da ein Menü da ist. Genau, ja. Beim Start. Nun ja, es gibt ja auch schon ein paar Prototypen, die dann wieder versuchen, das Menü lokal einzubauen, also wieder in das Fenster einzubauen, aber dann in die Titelleiste, ähnlich wie es Windows 8 gemacht hat, wo man dann so ein einfach anstatt diese Dateiordner-Eigenschaften bei Windows 8 im Explorer einfach so eine Taste kriegt, wo man dann die Menüeinträge alle angezeigt bekommt. Aber da muss man dann auch wieder rumpatchen und rumversuchen und ich halte das alles für nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich würde sagen, wenn ich Canonical wäre, würde ich das so machen, in den Systemeinstellungen sagen, okay, wenn ich jetzt von der Mac-Welt komme oder sowas, dann bin ich das globale Menü gewohnt, dann sage ich, okay, ich will das globale Menü haben oder standardmäßig sollte es so sein, dass eben das lokale Menü, also die ganzen Menüeinträge lokal in dem Programmfenster dann angezeigt werden. Aber das sind die meisten Leute einfach eben gewohnt so. Und es hat da auch mehr Sinn, frisst nicht sehr viel Platz und also ich finde es da besser aufgehoben. Ja. Ja, aber andererseits, wenn du ja wieder sagst, man soll es ja auch so ein bisschen auf Touchgeräten benutzen können, die ja in der Regel kleiner sind, ist man ja schon ein bisschen, muss man ja schon ein bisschen Platz sparen, ne? Naja, das stimmt auch wieder. Und da macht auch bei den Touchgeräten macht ja auch dann das Menü, das globale Menü mehr Sinn, weil man dann nicht aus Versehen auf die Toolbar in einem Programm zum Beispiel draufklickt, weil wenn das Menü ganz oben in dem Panel drin ist, ja. dann hat man halt die Menüeinträge, die man anklickt. Ja, Touchscreen ist auch eine gute Sache, die du da ansprichst. Es gibt einige Anpassungen auch in Sachen zumindest Touch-Gesten mit dem Touchpad kann man da jetzt machen. Aber das ist auch noch so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, bei Canonical wartet man so ein bisschen, bis das stabil in den X-Server mit einfließt, also Multitouch sowas zum Beispiel. um das dann auch komplett zu unterstützen und jetzt bei der 12.04er-Version noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ich glaube auch die Oberfläche selber, also die Dock links und auch das Dash ist schon Touchscreen-freundlich, aber die ganzen Programme, da muss man noch, glaube ich, ein bisschen was rumarbeiten. Das ist noch nicht alles Touchscreen-freundlich gemacht. Naja, eigentlich fast nichts, weil das sind ja ganz normale Desktop-Anwendungen. Ja, einige neue Desktop-Anwendungen, wie zum Beispiel Ubuntu One, sind dann doch deutlich, also zumindest der Einstellungsdialog der ist schon, und auch die Systemeinstellungen sind so gemacht, dass man die auch Ja, wunderbar okay, gut. mit dem Finger bedienen kann. Ja, das stimmt. Die sind schon deutlich größer. Aber zum Beispiel sowas Wichtiges eigentlich wie Software Center. Ja. Ja, ich sag mal, die Kategorien sind für den Desktop. Mit dem Finger kann man die aufgelisteten, bestbewerteten Sachen gut treffen. Ja, es geht so halb, würde ich mal sagen, ne? Ja, also da muss auch noch was optimiert werden, hast du Ja. recht. Ich bin mir da auch relativ sicher, wenn Canonical das auf ein Tablet bringen möchte, dann müssen sie da tatsächlich größere Icons, größere Links einfach, oder die müssen einfach ein Software Center machen für Tablets und ein Software Center machen für Desktop. Ist ja Oder im so. Grunde genommen nur eine HTML-Seite, die sie anpassen müssen, weil die Software-Einträge, die kriegen sie ja so irgendwie. Nun ja, was mir auch noch aufgefallen ist, Ubuntu One habe ich ja kurz angesprochen, wurde komplett neu geschrieben. Und zwar neu geschrieben in Qt 4. Das heißt, Canonical hat so, ja, das zweite Mal, würde ich schon fast sagen, die GTK-Welt oder die GNOME-Welt so ein bisschen aufgebrochen und der Nutzen von GTK-Anwendungen ist etwas gefallen, weil man jetzt zum Beispiel Ubuntu One in Qt 4 geschrieben hat. Unity 2D ist ja auch in Qt 4 geschrieben, damit die ganzen Effekte auch im Software-Modus laufen. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, weil man sollte wirklich die besten Technologien einsetzen für eben den besten Anwendungsfall im Grunde genommen. Und ich glaube, das hat Canonical da berücksichtigt. Und man sollte nicht so sehr auf Community und Eigenarten von Communities so ein bisschen eingehen, sondern das ist schon konsequent so, wie die das gemacht haben. Was auch gut ist, man merkt das nicht, dass es eine Qt4-Anwendung ist, sondern man hat das wirklich gut gesiemt und gut gestylt, sodass man dass einem das kaum auffällt. Was gab es noch? Es gibt natürlich auch wieder die soziale Integration, also soziale Dienste, Facebook, Twitter und der ganze Kram ist auch wieder in dem Menü mit diesem kleinen Postsymbol mit drin. Da kann man auch seinen Status setzen, also global seinen Status für Instant Messaging, für Facebook und für Twitter, ob man jetzt verfügbar ist oder nicht. Also das hat man beibehalten. Es gibt da jetzt einige neue Sachen, glaube ich, die hinzugekommen sind. Ich glaube, Facebook ist neu hinzugekommen. Das gab es vorher, glaube ich, nicht. Und man kann jetzt da auch zusammen mit den Privacy Features hat man da Clear History, also so ein Button, wo man dann die Historie löschen kann, auch in diesem Menü. Ansonsten, wie gewohnt, wenn E-Mails ankommen, werden die da auch angezeigt und man kann draufklicken und eine E-Mail beantworten oder sowas. Es gibt dann auch noch bei den Indikatoren eine Verbesserung, was jetzt die Integration angeht von Musikplayern. Die funktionieren jetzt besser. Der Musikplayer, für die Leute, die es wissen, Empress 2 Unterstützung. Also die Musikplayer, die Empress 2 unterstützen, werden jetzt auch in dem Indikator für Musik und Sound angezeigt. Ansonsten, was ich gut finde, was ja auch schon bei der Vorgängerversion drin war, oben rechts dieser Knopf, der ja aussieht wie so ein Ausschaltbutton mit zusätzlichem Konfigurationskreuz oder so, der kann jetzt auch, der kann zum einen halt die Systemeinstellungen und auch die häufigsten Systemeinstellungen zeigt er an, also so Druckereinstellungen oder sowas kannst du da aufrufen. Und der zeigt auch immer an, ob dein System gerade aktuell ist oder nicht. Das heißt, da gibt es einen Menüeintrag, da steht dann, ja, System ist auf dem aktuellsten Stand oder halt eben nicht. Da kann man halt immer nachschauen, ob man das aktuelle System hat. Und dann kann man ganz einfach mit dem Update-Manager ein Update ausführen. Ansonsten, ja, was gibt es noch? Was ist mir noch aufgefallen? Also Ubuntu One habe ich angesprochen. Ja, es gibt hier und da ein paar Detailverbesserungen, habe ich ja auch schon gesagt. Nautilus und die Programme wurden natürlich alle aktualisiert. Es ist momentan noch eine Beta-Version von GNOME 3.4 in Benutzung. Das wird aber, glaube ich, bis zur finalen Version dann auch die finale Version sein. Firefox, glaube ich, in Version 11 enthalten mittlerweile schon. Thunderbird als Standard-E-Mail-Client immer noch enthalten. Also das, was man eigentlich vom Vorgänger her auch schon kennt. Shotwell als Fotoverwaltung kann jetzt auch mit Videos umgehen. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob das nicht vorher schon auch der Fall war. Da kann sie jetzt auf jeden Fall auch wiedergeben. Und es gibt eine Integration auch mit den sozialen Netzwerken. Facebook und Flickr kann man da auch wieder hochladen. Das ist also auch integriert. Und in der Dash ist mir noch aufgefallen, gibt es jetzt eine Kontaktlinse, da kann man Kontakte anzeigen lassen, die man entweder per E-Mail angeschrieben hat schon mal oder im E-Mail-Client drin hat oder die per Instant Messaging miteinander verbunden sind oder die man per Google Accounts, also per Google Mail oder sowas oder Google Contacts oder sowas mit im System drin hat. Ja, das ist also auch wieder verbessert worden. Ubuntu One natürlich auch wieder wunderbar. Dateien austauschen und Ordner synchronisieren geht alles mit einem Klick. Das ist also auch wie gewohnt, wie gehabt. Ja, ich glaube, mein Fazit von Ubuntu 12.04 Beta 1, es läuft solide, es läuft stabil, hatte keinen Absturz, keinen großen. Und ich bin mir sicher, dass Ubuntu 12.04 dann wirklich eine solide Version wird von Ubuntu und eventuell dann auch mehr Leute begeistern wird, weil es gibt ja immer mehr Einträge zu Ubuntu und ich denke dann auch Neueinsteiger werden damit eher zurechtkommen als mit den älteren Versionen. Ja, sehe ich ähnlich. Nur wie gesagt, das hat, ich denke mal nicht, dass die das irgendwie jetzt noch in der Zeit so hinbekommen, wie sie es eigentlich vorhaben. Ja. Also da bin ich skeptisch. Ja, jetzt sind wir quasi schon, haben wir zwei große Themen abgearbeitet. Es gibt noch ein paar kleine Themen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde gequatscht, aber macht ja nichts. Du hast ja auch noch was Interessantes rausgesucht, nämlich iLumiShare, Microsofts Schreibtischlampe, die per Skype im Grunde genommen den physischen Desktop verbinden kann. Ja, nicht Desktop, sondern dein Blatt Papier. Ach so, dein Blatt Papier, ja, dein Arbeitsplatz im Grunde genommen. Ich nenne das Desktop. Das liegt ja, das Blatt Papier liegt ja auf einem Desktop. Ja gut, in dem Fall hast du recht. Ja. Ja, iLumiShare, ich habe es ja kurz angesprochen, was macht denn das? Was ist denn das eigentlich? Ja, also du hast eine etwas größere Lampe, eine riesen Schreibtischlampe im Grunde, die nach unten auf den Tisch leuchtet. Da liegt einfach ein ganz normales DIN A4-Blatt und du kannst drauf zeichnen, malen, was auch immer, so wie man es halt gewohnt ist, auf einem Blatt irgendwas malen zu können. Ja. Das Besondere ist halt, die Lampe ist quasi übers Internet mit einer anderen Lampe verbunden, ja. Beziehungsweise du bekommst Daten von einer anderen Lampe, die von deinem Kommunikationspartner, der jetzt irgendwo auf der Welt sitzen kann, ebenfalls so ein Blatt auf dem Tisch hat. Und das, was er auf dem Blatt zeichnet, wird auf dein Blatt projiziert. Aha, das heißt, ist das so eine Art Kamera, die dann auch eingebaut ist in den Projektor der Lampe? Ah, okay. Also im Grunde ist das so eine Lampe mit Projektor und Kamera. Ah. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Ja. Und da gibt es auch so ein kurzes Video, was auch auf golem.de verlinkt ist. Ja, wir werden es auch verlinken. Ja. Genau, und das Interessante ist halt, gut, die sitzen jetzt im Video nebeneinander, aber man kann es halt Skype-Konferenz und die sitzen direkt nebeneinander. Sehr gut. Halt zu Demo-Zwecken. Ja. Ja, die haben zum Beispiel hier XXO gespielt oder so und das hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Du siehst, du kannst unterscheiden, was von dir ist und was von dem Kommunikationspartner ist. Ja gut, die haben jetzt unterschiedliche Stifte auch benutzt, sehe ich gerade. Ja gut, ja, man sieht es aber auch, dass es halt so projiziert wird. Mhm, ja. Aber es funktioniert, also ich war überrascht, wie gut das funktioniert. Mhm. Und ich denke mal, das kann man gut einsetzen bei irgendwelchen, ja, so Brainstorming, so Plansachen oder wo man einfach Sachen skizziert und dann der andere sagt, ja, guck mal hier kann man noch diesen Flügel dran malen oder das und das. Naja, Projektplanung, an einem Programm arbeiten, gerade Genau. Informatiker oder sowas. Und der eine sitzt in New York, der andere sitzt in Japan oder was in Tokio und die können dann miteinander dann an einem Blatt Papier herumwerkeln. Also das ist ja kollaboratives Arbeiten, aber nicht so à la Google Docs, sondern auf einem Blatt Papier. Also so Ja, richtig oldschool. das ist ja das Geile. Du hast ja dieses Blatt Papier, was eigentlich so das, was du jahrzehntelang benutzt hast, ist wieder da. Ja. Das sage ich ja, oldschool. Revival des Blattpapiers, im Grunde genommen. Naja, ja, wobei natürlich dann das auch wieder Papierverschwendung wäre, wenn ich jetzt so auf die Ökoschiene komme. Aber ich denke, ja, vielleicht könnte man das auch eventuell mit so einem wieder beschreibbaren Stift einfach machen oder einer Oberfläche, wo man es löschen kann oder irgendwie so, was man gerade geschrieben hat. Naja, aber ist auf jeden Fall hochinteressant. Wir werden das Video dann auch verlinken. Ist natürlich nur zu Studienzwecken. Die benutzen das Skype-Protokoll, so wie ich das verstanden habe, ja. Das heißt, diese Übertragung des Videos von einer Lampe zur anderen funktioniert über das Skype-Protokoll. Weißt du da was? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da Skype benutzt wird. Zumindest wird es kurz erwähnt in dem Video, dass da irgendwie Skype. Ja, nee, die haben eine Skype-Sitzung über die Tablets, aber dass die Lampen auch über Skype übertragen werden, das glaube ich nicht. Na, müssen wir mal schauen, ob das möglich wäre. Zumindest. Ja, möglich wäre bestimmt. Von den Datenmengen müsste es möglich sein, weil per Skype kann man ja auch so eine Desktop-Sitzung auch teilen mit anderen Leuten. Das dürfte ja nicht mehr Daten aufwerten. Ja, das Video werden wir auf jeden Fall auch verlinken und kommen dann von diesem Thema zu einem anderen Thema noch. Es gab ja auch die, wo war es, in Barcelona, die Handymesse. Ich habe jetzt den Namen vergessen, wie sie heißt. Auf jeden Fall hat man da auf dieser Handymesse das allererste Mal ein Smartphone-Betriebssystem vorgestellt von Mozilla. Mozilla hat ja das Boot2Gecko mal kurz vorgestellt und viele haben dann gedacht, es handelt sich dabei um so eine Art Chrome OS, nur halt von Mozilla. Und jetzt, wie sich rausstellt, soll das ein eigenes Smartphone-Betriebssystem sein, das halt eben nur eben diese Gecko-Engine, also die Browser-Engine benutzt, um eben die Programme, die da drauf laufen, auszuführen im Grunde genommen oder zum Beispiel anzuzeigen und damit zu interagieren. Und die haben die Demo jetzt gezeigt auf so einem Android-Smartphone. Und man hat da im Grunde genommen einfach nur das Programm, also Android, einfach draufgelassen und einfach zusätzlich das Mozilla Smartphone drauf installiert. Es basiert auch auf einem Linux-Kernel. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar den Android-Kernel auch nimmt, weil da sind ja die meisten Treiber auch für das Gerät schon mit verbaut, WLAN und Display-Treiber, und da kann man ja drauf aufsetzen, aber startet halt eben eine eigene Benutzeroberfläche. Und das ist natürlich alles noch so prototypmäßig, aber sieht schon mal ordentlich aus und klappt auch sehr flott. Das heißt, man kann da tatsächlich durch die verschiedenen Desktops relativ gut durchswipen und das geht sehr schnell. Programme kann man auch starten. Es gibt ein paar Demo-Applikationen, auch einen Demo-Dialer. Und das Interessante an diesen ganzen Applikationen, an der ganzen Oberfläche, die sind alle in HTML quasi geschrieben und ein bisschen CSS und ein bisschen JavaScript. Und man kann sich sogar bei den Demo-Programmen, da haben sie es sogar gezeigt, beim Dialer zum Beispiel, einfach mit einer Tastenkombination oder einer Geste kann man sich den Quellcode anzeigen. Es ist wirklich relativ wenig Quellcode. Und das kann wirklich etwas Leute, die nicht so viel programmieren, die können das auch relativ schnell aufbauen, so eine kleine Demo-Applikation. So wird es zumindest vermittelt, so der erste Eindruck von dem ganzen System. Und ist halt sehr, sehr flott, läuft sehr schnell, soll eben auch auf Android-Systemen laufen, also auf allen Systemen, wo Android drauf läuft, soll es auch laufen und soll im Gegensatz zu Android viel, viel weniger Speicher fressen. Das heißt, dass die Smartphones nicht immer mehr Arbeitsspeicher benötigen, immer schnellere Prozessoren, sondern es soll deutlich ressourcenschonender ablaufen als Android. So werden zum Beispiel nur 120 Megabyte an Speicher benötigt für Boot2Gecko, wobei ja Android 4 in der Version 4 eben 512 Megabyte voraussetzt, damit es vernünftig läuft. Und das ist halt schon deutlich besser bei dem Boot2Gecko. Ja, was hältst du von diesem ganzen Boot2Gecko? Hast du dir das Video angeschaut? Und ja, das Video habe ich mir leider noch nicht angeschaut, aber die Bilder nur. Und ich muss sagen, das sieht interessant aus, weil du hast ja wirklich eigentlich nur die Rendering-Engine laufen. Das heißt, keine Java-VM oder Dalvik-VM, wie es die bei Android gibt. So wirklich nur Kernel, Treiber und Engine. Das war's. Ja. Und es ist ja erstaunlich, wie gut das Ganze läuft. Mhm. Und vor allen Dingen, wie schnell die das hinbekommen haben, dass das so das läuft. Das ist schon erstaunlich. Ja, ja, vielleicht, man könnte das ja dann auch relativ einfach auf andere Telefone theoretisch ausweiten. Da ja alles in HTML5 geschrieben ist, musst du ja im Grunde nur Treiber, Kernel für das andere, sagen wir mal iPhone oder Windows Phone, theoretisch müsste man nur anpassen und hast eigentlich schon direkt ein lauffähiges System. Ja, und das Tolle ist, man hat ja die Vorteile von dieser Dalvik Engine, das läuft ja dann auch theoretisch über Prozessor, Plattform, Architekturen hinaus, über die Grenzen hinaus, also auf einem x86, auf einem ARM, auf einem MIPS oder was, schießt mich geil tot, was es da auch noch gibt. Das ist im Grunde genommen der gleiche Vorteil, den ja Mozilla jetzt auch hat, weil HTML5 brauchen einfach nur diesen Browser oder dieses Boot2Gecko, diesen Unterbau, den müssen sie halt nur portieren auf diese Architektur und dann laufen alle Applikationen automatisch auf dem System genauso gut, wie sie eben auf anderen Systemen auch laufen. Und das ist, glaube ich, das Hochinteressante. Und es ist halt nicht Java. Und das ist, glaube ich, weil Java als speicherfressend, glaube ich, bekannt ist und Android ja da auch eher bekannt für ist, macht das dann durchaus schon Sinn. Was ich gut finde, man gibt auch direkt APIs raus, also eine Batterie-API gibt's, um Energieeinstellungen einzustellen. Eine Netzwerk-API gibt es, das heißt, man kann auch eigene Oberflächen schreiben für Netzwerkkonfigurationen, für Batterie-Akku-Konfiguration, sogar für Telefonkonfiguration kannst du eigene Dialer schreiben, die im Grunde genommen schreibst du halt nur die Oberfläche und den ganzen Rest, den übergibst du an die API, beziehungsweise hast du in der API drin, da musst du einfach nur ein paar Befehle übergeben. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut, wenn man dann noch schneller zur Oberflächenentwicklung gehen kann und sich nicht um den ganzen Untergrund kümmern muss und den entwickeln. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an ein Forum-Template. Weil da hast du ja eigentlich auch so die ganzen Funktionen fertig, musst du nur die Styles angeben und dann an die richtigen Positionen, die ja im Grunde die Befehle setzen. Mhm. Und hier ist das ja dann genauso. Das stimmt. Ja, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, also Boot2Gecko heißt das ganze System und diese Oberfläche, die sie jetzt vorgestellt haben, nennt sich, das User Interface nennt sich Gaia. Es hat noch nicht, also es wirkt, für mich zumindest wirken einige Elemente noch relativ statisch, gerade auf dem Desktop, da hat man, glaube ich, wie viel waren es, neun Desktop-Icons nur drauf und man kann es. Ein bisschen an Metro. Ja. Es ist mir auch direkt eingefallen, nur die sind statisch, die Symbole. Das heißt, wenn du da mal in dem Video guckst, die verändern sich nicht irgendwie. Ja, das heißt, es ist alles noch ein bisschen was statisch. Es gibt im Dialer ein paar bewegende Elemente, also bewegt Elemente, Animationen und so weiter und so fort. Aber es wirkt für mich so, als ob man mit Animationen so ein bisschen was spart. Und dass vielleicht auch das der Grund ist, weshalb da so wenig Arbeitsspeicher verwendet wird, weil Animationen da so ein bisschen, gerade wenn es um Animationen von Bildern oder sowas geht, die ein- und ausgeblendet werden, dann das frisst schon ein bisschen was Speicher. Und ich glaube, da spart man, glaube ich, an der Ecke. Und ich könnte mir vorstellen, dass man bei Mozilla vielleicht so auf die Feature-Phones oder auf die Billig-Smartphones so ein bisschen schielt und versucht, da drauf zu kommen. Und nicht so sehr in Konkurrenz zu treten mit dem Android-System bei Top-Class-Geräten im Grunde genommen oder halt mit iOS da in Konkurrenz treten möchte, sondern tatsächlich bei den etwas billigeren Telefonen, die ja dann meistens auch mit weniger Speicher ausgestattet sind, dass man da eventuell auch noch eine gute Experience quasi schaffen möchte. Aber da ist ja auch vielleicht direkt mal die Frage, wie gut läuft eigentlich dann das JavaScript im Vergleich zu so einer Java-VM? Ist das wirklich genauso performant oder ist es schlechter, besser? Man weiß ja noch nicht so genau. Also wurde jetzt nicht viel dazu gesagt, aber du meinst es ja, es gibt ja nicht viele Animationen. Das ist auch vielleicht der Grund. Ja, das könnte der Grund sein, weil das vielleicht ein bisschen was langsam ist. Das müssen wir halt in Zukunft sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Es basiert hier alles auf dem Mozilla Firefox, das heißt, wenn man die Firefox JavaScript Engine, ich glaube, wie heißt die, Jäger Monkey oder so, wenn man die schneller hinkriegt, dann laufen natürlich auch die ganzen Anwendungen schneller, das auch wiederum ein Vorteil ist für das ganze System, weil man ja im Grunde genommen nur noch die Engine im Hintergrund austauschen muss und man kann dann, wenn man da 20%, 30%, 40% mehr Speed rausholt, hat man dann diesen Speed auf alle Anwendungen direkt übertragen, was, sagen wir mal, zumindest auf 99% der Anwendungen direkt übertragen. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Verfahren, wie man halt so Sachen updaten, upgraden kann im Grunde genommen oder wie Leute dann auch von diesem Feature profitieren können. Eine weitere Sache ist natürlich, Applikationen selber müssen ja dann jetzt nicht mehr ins System extra irgendwie tief verwurzelt werden, um halt irgendwelche, also nicht so wie bei Android, wo du ja dann abknicken musst, ja, der darf das machen, der darf das machen, der darf das nicht machen, wo du ja dann wirklich die Applikation tief ins System installierst, hast du das ja hier nicht, sondern die Applikation bleibt ja im Grunde genommen eine Web-App. Nur ein bisschen, das ist ein bisschen was mehr, eine Web-App mit ein bisschen was mehr. Mit Telefon. Ja. Mit Telefonanbindung im Grunde genommen. Das ist ja das, was dann, was du ja bei dem Boot2Gecko dann hast. Und das ist, glaube ich, ein bisschen was, es trennt so ein bisschen mehr das Userland von dem System selber, vom Systemkern selber. Und das macht das System dann dadurch natürlich auch ein bisschen was schlanker, weil es nicht zugemüllt wird durch die ganzen Programme und leichter austauschbar. Das heißt, man kann durch Updates relativ einfach das System austauschen und man fasst die Anwendungen dann im Grunde genommen, die auf dem System installiert sind, nicht aus. Nicht an. Und das ist ja bei Android zum Beispiel nicht der Fall, sondern wenn du da ein System, ich weiß nicht, da gibt's ja auch nur Minor Upgrades, also ich glaube von 2.2 auf 2.3 oder sowas, so ein Update gibt's noch, aber von 2.3 auf 4.0 ein Android Upgrade habe ich noch bei keinem Hersteller gesehen. Und dann würde es ja wahrscheinlich auch meistens heißen, neue ROM installieren oder sowas. Und dann muss man Anwendungen wahrscheinlich neu installieren und so weiter und so fort. Ja. Das ist deutlich komplizierter und das schafft man mit Boot2Gecko dann viel, viel einfacher. Ja, und ja, noch ein Vorteil, man könnte eigentlich dann seine Applikation einfach aus dem Netz heraus bedienen. Also das heißt, man ist jetzt am Desktop-PC, startet aber seinen Kalender oder sein, keine Ahnung, Kontakte, die es aber auch, also die genauso aussehen und funktionieren wie im Telefon. Ja. Das ist ja auch das, was Canonical vorgestellt hat mit dem Ubuntu für Android, wo du dann quasi dein Handy, dein Smartphone einfach in eine Dockingstation reinsteckst und dann am großen Display mit Tastatur und Maus dann einen Ubuntu bedienen kannst. Das kannst du ja hier theoretisch auch machen. Du kannst dann, weil die Applikationen ja Web-Applikationen sind, einfach sagen, okay, ich möchte jetzt sogar kabellos per SSH oder was, ich möchte jetzt hier, oder noch nicht mal SSH, einfach per Internetbrowser, Firefox, diese Web-Applikation, was ist das hier, Message oder sowas auf meinem Handy aufrufen und kriegst das dann auf dem großen Desktop angezeigt. Egal, ob es jetzt, was für ein Browser es jetzt ist. Na gut, vielleicht nicht ganz egal. Vielleicht muss es dann der Firefox sein, aber egal, was für ein Betriebssystem. Mega-Browser. Ja. Aber egal, was für ein Betriebssystem jetzt darauf läuft, kannst du das einfach anzeigen. Du könntest sogar, könnte ich mir vorstellen, mit einem iOS und einem iPad vielleicht auf das Handy zugreifen und auf Boot2Gecko zugreifen und dann Applikationen im Browser einfach starten und benutzen. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Das macht dann auch sehr viel Spaß, dass es halt sowas gibt und dann, ja, dass man es von da aus bedienen kann. Ja, also ich bin sehr gespannt darauf und hoffe, dass dann das zumindest bald als ROM oder als Möglichkeit zumindest für einige Geräte dann zur Verfügung gestellt wird, dass man das ein bisschen testen kann und dann auch sehen kann, wie schnell die Performance dann jetzt tatsächlich ist und wie gut man das dann halt auch tatsächlich programmieren und dann auch benutzen kann. Jo. Ja, dann sind wir ja quasi schon am Ende. Gibt es noch irgendwie was Großes, Neues? Ich schaue gerade mal auf den. Wurde alles abgeklappert. Auf den News-Seiten nach. Gab es nichts Großartiges Neues. War vielleicht eine Sache noch, die mich so ein bisschen gewundert hat. Ich habe es nicht ganz verstanden. Hast du das verstanden? Von der Mobile World Congress in Barcelona. Da haben sie ja das Nokia-Handy vorgestellt mit, wie waren es, 42 Megapixel oder sowas und so einer komischen Linse und dann wird da irgendwie aber nur mit 5 Megapixel in ein Bild geschossen oder irgendwie. Also ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Ehrlich gesagt. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da so ein Riesenbild rauskommt mit guter Qualität. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir vor allen Dingen nicht vorstellen, dass sie tatsächlich einen 42-Megapixel-Sensor oder 41-Megapixel-Bildsensor eingebaut haben. Und dann frage ich mich natürlich auch, natürlich macht es Sinn, wenn man halt wirklich mit diesen 41 Megapixeln was aufnimmt, dass man dann auch ein 41-Megapixel-Bild rausbekommt. Aber die machen es ja irgendwie so, dass das Bild dann irgendwie gecroppt oder keine Ahnung oder irgendwie reduziert wird auf 5 Megapixel nur. Und die begründen es damit, weil ansonsten würde das Speichern zu lange dauern für das Bild. Man könnte dann nicht weitere Bilder schießen. Und damit, dass man natürlich auch das Bild, wenn man es auf dem Desktop öffnet, dann müsste man die ganze Zeit einfach nur rumscrollen und das wäre ein bisschen blöd. Ja, Also, so eine 100 MB JPEG, ne? ja. Also ich finde es schon nicht schlecht. Also, naja, wenn die Technologie sich durchsetzt und wenn das funktioniert, also dass man tatsächlich anstatt einem optischen Zoom einfach so einen großen Bildsensor einbaut, wo man dann einfach dann quasi mit dem Pinch-to-Zoom einfach irgendwo reinzoomen kann, dann einen Schnappschuss machen kann, dann macht es natürlich Sinn. Anstatt einen optischen Zoom hast du halt einen 42-Megapixel-Sensor. Nur dann muss natürlich auch ein ordentlicher Bildstabilisator dabei sein, ansonsten ruckelt das ja wie Sau. Nun ja, ich glaube, wir sind schon durch. Wir haben jetzt ja quasi doppelt so lang gemacht. Und es gibt noch, muss ich noch erwähnen, ich habe zwei Videos gemacht. Einmal zu Windows 8, wie man es bedient, ganz kurz. Also ganz kurz, auch wieder eine halbe Stunde heißt das. Und zu Ubuntu Beta 1 von der 12.04 habe ich auch ein kleines Videochen gemacht, also einen kleinen Screencast, wo ich dann auch noch ein paar andere Sachen erwähne, die wir, glaube ich, jetzt hier noch nicht so erwähnt haben. Und ja, wir haben quasi eine mega XXL-Sendung jetzt gemacht aus dem ganzen TechView Podcast, aber ich glaube, das war einfach den Themen geschuldet, weil einfach so viele Themen auf uns zukamen. Das konnten wir jetzt nicht weil nächste Woche wären noch mehr Themen gekommen wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Deshalb habe ich mir gedacht, packen wir das in diese Sendung rein. Ja, das war's für diese. Außerdem, ach so, den kleinen Witz, den wollte ich noch mit einbauen. Nämlich, dann hat die Merkel mal gesagt, Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Ich glaube, das ist das Fazit dieser Sendung. Ja, sehr gut. Ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, ist ja ein bisschen was länger geworden. Ja. Ja, durch Aber wir hätten vielleicht am Ende noch die Klappemaschine kurz erwähnen können. Ach so, ja, stimmt. Ah, schade. Naja. Wäre auch Halt die ganz witzig gewesen. Klappemaschine. Werden wir. Ich pack's ins Outtake. Wir haben ja jetzt Outtake im Grunde Ach genommen. so, wir haben Ja, weil Outtake. es nimmt ja noch auf. Also es gibt bei Golem so eine Halt die Klappemaschine. Du hast dir das genauer angeschaut. Was macht die? Die labert im Grunde genommen im Millisekundentakt das nach, was man gerade sagt, ja? Ja. Also zwei japanische Wissenschaftler haben halt dieses Gerät entwickelt. Und ja, es funktioniert im Grunde so, wie du es schon gesagt hast. Du sagst irgendwas und ich glaube, mit einem Abstand von 10 Millisekunden stand es, glaube ich, drin, wird das Gesprochene quasi, du wirst mit deinem eigenen Gesprochenen beschallt. Also Und was wie ein das, Echo. ja, genau, wie ein Echo, aber fast in Echtzeit. Ja. Und das soll einen ja, so irritieren. Oder es wird vielleicht irgend so ein Urinstinkt getriggert, ich weiß es nicht. Man hört dann auf jeden Fall automatisch auf zu reden. Psychischer Terror. Genau, es ist halt so ein Effekt, der aber komplett ohne irgendwelche körperlichen Auswirkungen oder Beschwerden ja, vonstatten geht. Aha, ja. Also höchst interessant. Hochinteressant. Hätten wir vielleicht auch gebraucht für diese Folge, da hätten wir nicht so viel gequatscht. Ja. Naja. Gut, ich werde dann mal die Aufnahme stoppen. Wo ist denn das Programm da?